Moin Moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Gamer und Plauschangriffes. Jetzt kommt wieder die alte Alkoholikerrunde. Ich bin der Gregor. Der Fabian. Und der Etienne. Und wir haben uns heute zusammengefunden, nach einiger Zeit mal wieder bei strahlendem Sonnenschein, und wir sitzen drin, um ein Thema zu besprechen, was ein bisschen mehr Aktualitätsanspruch hat als sonst, oder? Auf jeden Fall. Kleines bisschen. Wir haben ja sonst gerne mal Retro-Themen. Heute, es hat irgendwie auch ein bisschen was mit Retro zu tun, wie wir später noch feststellen werden. Es geht im Grunde genommen aber eigentlich um Kickstarter. Mhm. Aber ich dachte, es geht um Roundhouse-Kicks, oder bin ich wieder raus? Ja, tschüss, Eddie. Deshalb hast du auch dein Gi angezogen, ja? Dein Karate-Outfit. Mein Kimono. Ja. Nein, wer möchte denn mal erläutern, was Kickstarter eigentlich ist? Der Gregor. Ja, natürlich. Soll er ja auch. Ja, Kickstarter, oder im Grunde Kickstarter ist ja eine der Sparten sozusagen davon, aber das obergreifende Thema ist, glaube ich, Crowdfunding, ist das schöne Modewort, was dazu gemacht wurde. Ist eigentlich eben dafür gedacht für Künstler, die Probleme haben, ja, Probleme hört sich wieder negativ an, aber die Geld brauchen, um ihre künstlerischen Projekte umzusetzen, da aber nicht sofort Finanzen an Land ziehen können und dadurch eben das Internet dann gerne mal bemühen, hey, wer hat Bock, mich bei meinem Kunstprojekt, bei meiner Musik-CD und eben jetzt auch gerade sehr viel bei einem Videospiel, was ich entwickeln will, zu unterstützen finanziell. Und Kickstarter ist dann eben das unter den ganzen Modellen, was da ja am vorherrschendsten, komisches Wort, am aktivsten ist. Ja. Ja. Gregor, du hast so eine beruhigende Stimme. Es ist echt krass, mit dir einen Podcast zu machen, bedeutet auch immer einen Kampf gegen den Schlaf. Nicht, weil du so langweilig bist, sondern du hast so diese Audiobook-Stimme. Ah, für mich ist das schon ein gutes Lob, wenn ich dann von Leuten Feedback bekomme. Ja, die Podcasts, die höre ich ja immer gerne beim Einschlafen, das ist immer so schön. Ja, ist auch so. Statt aber drei Fragezeichen hört man jetzt halt Plauschangriff. Und der Fabian hat auch so eine schöne Stimme, und wenn ich dann rede, dann sind die Leute wieder wach. Aber der Kontrast ist ja gut. Der Kontrast macht's aus. Aber du hast vollkommen recht, Kickstarter ist momentan, hat so die Hegemonie, die Vorherrschaft in Sachen Crowdfunding oder Crowdsourcing Portalen in der Welt, wobei in Deutschland ja, glaube ich, nicht, weil Kickstarter ist gar nicht für den deutschen Markt. Nee, oder? Du kannst nicht offiziell sozusagen über Deutschland aus teilnehmen, obwohl das merkwürdigerweise auch so ist, dass es viele deutsche Projekte momentan gibt. Du musst eine Kreditkarte haben, und so wie das dort funktioniert, ist es eben, du musst Kreditkarte in Amazon.com-Account haben. Und wenn du dich an dem Projekt beteiligen willst mit einem gewissen Betrag, musst du sozusagen dann über Amazon.com dann festlegen, so und so viel Geld würde ich gerne bereitstellen, und es wird dann bei Ablauf des Projektes, wenn das dann auch erfolgreich gewesen ist, von deiner Kreditkarte abgebucht. Ja gut, das geht ja. Ich meine ja eher, dass du nicht selber Kickstarter nutzen kannst, wenn du jetzt selber ein Spiel aus Deutschland entwickeln willst. Okay, ist das so? Das geht leider nicht, weil du brauchst auch ein Konto in Amerika, und das ist dann, glaube ich, das größere Problem, bei Amazon.com zu bezahlen. Das kann man, also wir selber könnten auch Projekte unterstützen, was ja vielleicht auch der ein oder andere von uns schon gemacht hat. Aber wenn wir selber was hätten, was wir gerne finanzieren lassen wollten, dann würde es über Kickstarter schwierig, weil wir halt kein amerikanisches Konto einfach haben. Dann bräuchten wir Kollegen in Amerika, die uns sozusagen damit unterstützen oder über die dann das Geld laufen würde. Genau, genau. Und vielleicht noch kurz, das Ganze ist natürlich jetzt auch nicht, Kickstarter macht es nicht so aus der reinen menschlichen Hilfsbereitschaft heraus. Aus künstlerischem Anspruch und sowas, nee, die wollen natürlich auch Geld verdienen. Die behalten dann 5% ein des am Ende zusammengekommenen Betrags, und Amazon, für die ist es auch ganz nett, weil die eigentlich nichts damit machen müssen, außer die Zahlung abzuwickeln, was wahrscheinlich alles automatisiert ist. Auch die kriegen nochmal 3-5% des gesammelten Eine Gelds. Eine Win-Win-Situation. Eigentlich ziemlich gut. Und vielleicht habt ihr also das System nochmal kurz erklärt. Man kann hingehen und sagen, als zum Beispiel als Entwickler, aber es geht ja nicht nur für Videospiele, sondern für alle möglichen Projekte, und man kann sagen, okay, wir haben die Idee, ein neues Spiel zu machen, Monkey Island 7, sage ich jetzt mal einfach so fiktiv, dafür brauchen wir Summe X, zum Beispiel wird dann ausgerufen, wenn wir $500,000 gesammelt haben, die durch Spenden von den Leuten halt zusammenkommen, dann werden wir dieses Spiel entwickeln. Und man kann dann in verschiedenen Stufen quasi spenden. Man könnte dann zum Beispiel sagen, ich spende $1. Dafür kriegt man wahrscheinlich gar nichts. Außer das Produkt, wenn es dann halt irgendwann, außer dass man seinen Beitrag geleistet hat, dass das Produkt fertiggestellt werden kann. Man kann sagen, ich spende $100. Dann gibt es dann meistens noch so Vergütungen dafür. Zum Beispiel, das heißt, wer $100 spendet, der kriegt dann die fertige Version plus eine Unterschrift von allen Autoren. Wer $1,000 spendet, der kriegt die Special Edition, den Soundtrack und ein Abendessen mit den Entwicklern. Wer 10.000 Euro spendet, wird als Charakter eingebaut oder keine Ahnung. Da gibt es halt ganz verschiedene Modelle. Aber tatsächlich ist es halt so, dass die Leute quasi die Kohle direkt an die Entwickler zahlen, ohne dass ein Dritter, also in dem Fall ein Publisher zum Beispiel, wie das normalerweise üblich ist, dazwischen geschaltet ist. Normalerweise ist es ja so, der Publisher, zum Beispiel EA, gibt dem Entwicklerstudio Geld. Hier habt ihr Summe X, bastelt uns damit das Spiel und dann verkauft quasi EA das Spiel, was ein Entwickler für die gemacht hat. In dem Fall ist es jetzt so, dass die Kohle direkt an den Entwickler geht und er das Spiel entwickelt, aber halt dann auch die Einnahmen quasi zu 100% minus Kickstarter und Amazon, was auch immer, behält. Mhm. Normalerweise wäre der Publisher ja auch nicht nur dafür da, eben um das Ganze zu finanzieren, sondern würde im Endeffekt ja auch das Risiko tragen, wenn da irgendwas nicht klappen würde mit dem Verkauf oder die dann ein Spiel produziert haben, was nicht wirklich so verkaufsmäßig einschlägt. Was hier natürlich dann auch wieder die zwei Fliegen mit einer Klappe Methode dann sozusagen ist, dadurch, dass der Publisher entfällt, ist natürlich, gehen auch die Gewinne komplett an den Spieleentwickler über. Das heißt, es bleibt nicht irgendwo anders hängen mit anderen Positionen. Und ich kenne mich natürlich jetzt in den Internen eines Publishers nicht aus, wie die Gelder dort verteilt sind. Aber ich weiß immer, für die Spieleentwickler selber bleibt trotz erfolgreicher Spiele immer relativ wenig über. Ich kann mich jetzt noch erinnern, da gab es ja zuletzt die Newsmeldung bei Obsidian, ne, die natürlich ganz große Projekte gemacht haben, wie Fallout New Vegas und alles. Die sind auch sehr, sehr in Geldnot geraten, obwohl sich ihre Spiele dann gut verkauft haben, weil einfach durch die Publishing-Deals, die sie hatten, wie das gemacht wurde, ich glaube, Fallout New Vegas hat einen Metacritic-Score von 0,1% zu wenig bekommen, deshalb haben die keine Bonusgelder bekommen vom Publisher. Schon sind dann Sachen, die dir die wegfallen, was du als Entwickler als Geld darüber bekommst, und so hast du das Geld für das Spiel und im Nachhinein das, was du durch Verkäufe dann wirklich erzielst, denn das Spiel wird natürlich dann auch verkauft oder je nachdem, wenn das dann fertiggestellt ist, ist eigentlich wirklich wieder zwei Fliegen mit einer Klappe. Ne? Es ist total fantastisch für die Entwickler, weil sie vor allen Dingen garantierte, also sie müssen natürlich vorher eine Kalkulation aufstellen, sage ich mal, sich überlegen, wie viel Geld brauchen wir, damit wir dieses Spiel auch wirklich umsetzen können. Weil es gibt dann bei Kickstarter irgendwann ein Ende, also ein Ultimatum, bis zu dem Zeitpunkt kann quasi gespendet werden. Und dann heißt es irgendwie, ja, wenn wir 500.000 Euro haben oder $500,000, dann haben wir genug Kohle, um das Spiel umzusetzen. Wenn es zum gewissen Stichtag nicht zu diesen $500,000 Spende kommt, dann wird das Projekt quasi nicht gemacht und die Kohle geht wieder zurück an die Leute. Genau, na, der Unterschied, ich möchte da nur kurz einhaken, die Kohle geht nicht zurück an die Leute, weil effektiv haben die bis dahin noch gar keine Kohle bezahlt. Das ist der Unterschied zu Kickstarter und vielen anderen Crowdfunding-Sachen, die es früher gegeben hat. Es gibt zum Beispiel für Filme eins, das hieß Indiegogo, das ist seit etlichen Jahren dann aktiv, wo du direkt Geld bezahlst, also da kannst du nicht nur per Kreditkarte, sondern auch per PayPal bezahlen. Bei Kickstarter machst du sozusagen ein Pledge, also das englische Wort Pledge, dass du sozusagen dich bereit erklärst, so viel Geld zu zahlen, wenn zu dem Ultimatum wirklich genug Geld zusammenkommen würde, um das zu bezahlen. Das heißt also, wenn ich meine 15 Euro dort niederlege und sage, okay, ich würde 15 Euro bezahlen, wenn es fertig ist, sind die noch gar nicht weg bei mir, sondern erst, wenn das Projekt erfolgreich bezahlt wurde. Bedeutet also eigentlich, alle versprechen, dem Entwickler den Geld zu geben und erst am Ende wird dann abgerechnet. Das heißt also, Geld fließt vorher nicht und das ist auch schon ein schönes Grundvertrauen, was dort festgelegt ist. Das wollte ich nur mal kurz noch mit einwerfen. Aber es funktioniert und es funktioniert erstaunlich gut. Gleich können wir da auch ein paar Zahlen zu nennen. Ich möchte nur mal auf ein anderes Ding eingehen. Also Crowdfunding ist ja momentan der Scheiß so im Internet, weil viele Künstler, sage ich mal, viele Kreative fragen sich ja auch zu Recht, Moment, wir sind jetzt im Internetzeitalter mit sozialen Netzwerken, mit Twitter und so weiter, brauchen wir wirklich noch einen Publisher, brauchen wir noch jemanden, der Marketing übernimmt und Vertrieb, wenn letztendlich die Spiele alle gestreamt werden können oder runtergeladen werden können, also quasi das klassische Spiel mit Spielverpackung im Laden eh am Aussterben ist und wenn die Vermarktung und die Werbung hauptsächlich mittlerweile über Mund-zu-Mund-Propaganda und virales Marketing und so weiter über soziale Netzwerke oder solche Plattformen ablaufen, da will ich mal kurz eine Geschichte erzählen, zum Beispiel von dem Stand-Up-Comedian in Amerika, Louis C.K., ich weiß nicht, ob den alle kennen, aber ein fantastischer Stand-Up-Comedian, einer meiner absoluten Lieblings-Comedians aus Amerika, und der hat auch sein Stand-Up-Special irgendwie anderthalb Stunden oder eine Stunde und ein paar zerquetschte Minuten, hat er dieses Mal auch crowdfunded angeboten. Das heißt, er hat das selber produziert, ist auf die Bühne gegangen, hat quasi Kamera, Licht, Ton, Location und so weiter alles aus eigener Tasche vorgelegt und hat dann seine Show nicht wie üblich über irgendeinen DVD-Publisher quasi auf den Markt geschmissen, sondern er hat das quasi über eine Webseite und über PayPal angeboten und hat gesagt, für $5 kann jeder das Programm, also diese anderthalb Stunden kaufen und die gehören dem dann auch, also damit geht es recht an den über, die kann er besitzen, die Datei, kann er auch weitergeben oder was auch immer und hat das auch begründet auf seiner Website und hat gesagt, ich könnte es auch über einen normalen Publisher machen, wie immer, also über einen DVD-Vertrieb, dann würde die DVD wahrscheinlich um die $20-30 kosten. So. Und er würde davon nur einen Bruchteil abkriegen. Oder ich gebe es direkt an meine Fans, mache Werbung über Twitter und über Facebook, dass es das jetzt gibt. Ihr zahlt diese $5, was umgerechnet, weiß ich nicht, 3,50 Euro oder so sind, was natürlich für den Endverbraucher viel, viel günstiger ist als diese $30. Und ich kriege aber 100% quasi von der Kohle. Und was ist passiert? Er hat, glaube ich, mit 300.000 oder so für die Produktion in Vorleistung getreten und hat, glaube ich, über 1,2 Millionen nach einem Monat oder so eingenommen, weil die Leute das alle wirklich gemacht haben, ja. Und damit hat er quasi für einen Umschwung gesorgt, weil jetzt ganz viele Stand-Up-Comedians sagen, okay, das mache ich genauso, warum soll ich noch mich mit irgendeinem DVD-Vertrieb zusammentun? Ich kann auch selber, ich habe eine Fanbase, ich habe, weiß ich nicht, 2 Millionen Follower auf Twitter, denen schicke ich einen Link und dann können die da direkt hin, was brauche ich den Rest? Und ich verdiene viel mehr als über einen Vertriebsweg. Plus, es ist für den Konsumenten viel günstiger als über den Vertriebsweg. Also das nur mal als Story, um zu erzählen, dass Crowdfunding, glaube ich, in Zukunft nicht nur was den Games-Markt, sondern was die gesamte Entertainment-Branche angeht, schon, glaube ich, für eine Menge Veränderungen sorgen wird. Wobei ich da jetzt mal kurz einhaken möchte, das Crowdfunding oder speziell im Games-Fall jetzt auf Kickstarter bedeutet nicht automatisch, dass du darauf verzichten musst, dass du dann ein geboxtes Spiel bekommst, weil auch wenn der Entwickler das selber macht und die sagen dann, du hast ja schon diese verschiedenen Stufen erwähnt, für die man verschiedene Belohnungen dann quasi unlockt, je nachdem, was man spendet. Wenn die zum Beispiel sagen, für $50 bekommst du das Spiel auch geboxt, ist es nur dann halt so, dass nicht ein Publisher damit beauftragt wird, sondern der Entwickler kümmert sich selber darum, dass da jemand ein CD-Cover entwirft, jemand eine Pappschachtel macht. Also selbst so aus Sammlersicht ist das nicht mal irgendwie unattraktiver, weil man nicht zwangsläufig nur einen Download bekommt. Der Download ist halt dann sehr billig, aber du hast halt auch die Möglichkeit dazu beizutragen, dass du wirklich was hast, was du dir später schön ins Regal stellen und angucken kannst. Und um vielleicht das Ganze jetzt im Falle von Kickstarter nochmal ein bisschen mit Zahlen zu unterfüttern, das ist ja jetzt nicht neu. Also im Spielebereich sprechen wir davon, weil es da jetzt gerade aktuelle Anlässe gibt, aber tatsächlich gibt es das schon seit 4 Jahren und da wurden jetzt mittlerweile fast $200 Millionen investiert in erfolgreich umgesetzte, in über 20.000 erfolgreich umgesetzte Projekte, von denen fast auch die Hälfte tatsächlich finanziert wurde, was ich recht erstaunlich finde, weil man ja denkt, es gibt da sehr viele Trittbrettfahrer und sehr viel uninteressanten Shit. Aber tatsächlich ist es so, dass jetzt so Anfang diesen Jahres tatsächlich ein Riesenboom entstanden ist und es gab da dann auch das erste Mal einen Tag, an dem innerhalb von 24 Stunden $1 Million tatsächlich in ein Projekt investiert wurde und das war eben das, was jetzt auch die ganze Diskussion, die wir jetzt hier führen, verursacht hat. Das war dieses Adventure von Double Fine, von dem Studio von Tim Schäfer. Ja, genau. Ich glaube, das ist eben dann für viele, auch wenn es vorher natürlich schon ein Modell war, was einigen Leuten bekannt war, das, was es so richtig in die Öffentlichkeit für Videogamer zumindest dann gedrängt hat. Ich war auch relativ überrascht von der Ansage dort, weil für mich als, wir hatten das ja auch im Adventure-Cast ausgelegt, ich bin ein riesen Adventure-Fan und ich habe alles gespielt, was damals LucasArts und speziell Tim Schäfer gemacht hat und mit Day of the Tentacle mein absolutes Lieblingsgame aus der damaligen Zeit geschaffen hat. Und wenn ich höre, okay, das ist jemand, der durch den Markt aktuell dazu gedrängt war, eher kleinere Spiele zu machen. Tim Schäfer hat ja nach Brutal Legend, nachdem das nicht mehr so gut gegriffen hat, ja hauptsächlich für Xbox Live Zeug gemacht. Ne? Hier mal das Costume Quest und was gab es sonst noch? Stacking und so kleine Xbox Live Arcade Sachen oder Happy Fun Action Adventure Time, wie das auch immer heißt. Und dieses das Sesamstraßen Kinect Spiel hat er auch gemacht, was eigentlich nicht schlecht war. Genau. Wo ich dann auch immer dachte, okay, jemand wie Tim Schäfer wäre cool, wenn wenn da mal vielleicht wieder ein bisschen was kommt, was doch an seine alten klassischen Sachen dann dort erinnert. Und da zu hören, hey, okay, wir machen das mal, das ist dieses Modell, das kennen vielleicht alle noch nicht, aber ihr könnt euch gerne direkt dran beteiligen, ohne dass es über einen Publisher geht. Wir wollen uns hinsetzen und da tatsächlich ein Adventure nach klassischer Form dort machen von hier mir, Tim Schäfer, meinem Team und Ron Gilbert, dem Erfinder von Monkey Island, der dort auch bei Double Fine mit im Büro sitzt. Und da habe ich auch mal gedacht, wow, cool. Also ich fand es ist halt wirklich auch sehr super. Es ist halt auch die Frage, ich habe auf den Gamestagen ein Interview geführt mit Lars Gustafsson von DICE, dem Creative Director von DICE, also quasi dem Erfinder von Battlefield, Battlefield-Franchise. Und da habe ich auch mit ihm drüber geredet, ob das denn eher Vorteile, also aus kreativer Sicht, oder Nachteile hat, wenn du plötzlich halt keinen Publisher mehr hast. Weil so ein Publisher, gerade die größeren, bekannteren Publisher, Activision, EA und so weiter, die haben natürlich dann auch ordentliches Mitspracherecht. Die geben die Kohle und dann sagen die halt auch, was sie halt wollen. Und da muss sich natürlich so ein Entwicklerstudio in einer gewissen Weise auch danach richten. Das heißt, wenn EA sagt, ey, das Spiel ist zu kompliziert, so wie ihr es jetzt gemacht habt, baut mal mehr, weiß ich nicht, Tutorials ein oder ein paar blonde Mädchen mit Miniröcken oder was auch immer, was die sich halt vorstellen, dann muss das Entwicklerstudio natürlich in einer gewissen Weise da kompromissbereit sein, während wenn es jetzt crowdfunded ist, das heißt also, dass die Kohle direkt von den Leuten kommt und man muss sich quasi niemandem gegenüber rechtfertigen, dann kann das ja auch der Kreativität helfen. Hat der Gustafsson aber auch gesagt, das stimmt. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass es aber auch hilfreich sein kann, wenn du jemanden hast, der dir auch ein Feedback gibt und der auch deine Ideen irgendwie auch in Bahn lenkt. Und dass es halt auch ein Irrglaube wäre zu denken, dass nur die Kreativen alleine immer für die Erfolge zuständig sind. Klar, die haben eine Idee und die wissen irgendwie vielleicht eine lustige Story, aber in so einem Prozess von einem Videospiel passieren halt so viele Sachen an Supervisern und Producern und so. Da gibt es so viel Feedback und dadurch wird halt auch so ein Projekt teilweise auch reingewaschen und das könnte halt fehlen. Also er hat nicht gesagt, dass es schlecht oder gut ist, aber er hat gesagt, es hat halt auch Nachteile vielleicht. Klar. Ja, bitte. Wobei ich finde, du hast ja dann die Möglichkeit zu sagen, du benutzt einfach, weil es kommt ja doch eine relativ große Anzahl auch in der Masse an Supportern zusammen, dann sagst du halt, okay, ich mache vorher eine Beta oder ich stelle den Leuten immer während des Entwicklungszyklus mal das Spiel in irgendeiner Form vor oder gib ihnen eine spielbare Version vielleicht schon, wo der Publisher sagen würde, ey, nee, ihr spinnt wohl, ihr könnt das Spiel jetzt nicht schon rausgeben, das ist total unfertig und das wirkt sich dann negativ auf die Verkaufszahlen aus. So hast du ja die Möglichkeit, wirklich Beta-Tests mit vielen Leuten durchzuführen, aber ansonsten gebe ich dir auch schon recht, es gibt schon noch ein Risiko, was diesem ganzen Modell zugrunde liegt, was man jetzt vielleicht noch nicht so sehen kann, weil die Projekte jetzt alle noch neu sind und noch in der Mache sind. Aber was passiert denn zum Beispiel, wenn jetzt Double Fine passiert ist jetzt vielleicht nicht, weil die über 3 Millionen Dollar eingenommen haben, aber so Projekte, andere Games-Projekte, die vielleicht gerade so ihr Geld zusammenbekommen haben, was sie haben wollten und dann merken sie so, shit, wir hängen hier bei der Komponente oder der Multiplayer-Modus geht nicht oder die Grafik-Engine funktioniert gar nicht und dann geht denen die Kohle aus, dann hast du da 50.000 Leute sitzen, die das supportet haben, die dann sagen, ey, wo bleibt denn das Spiel? Ich habe dafür bezahlt. Und dann ist aber kein Publisher da, der sagt, ja, hier habt ihr nochmal 1 Million Dollar, jetzt könnt ihr das fertig machen. Und ich glaube, da ist auch alles noch sehr idealisiert gerade und es werden da noch ganz schöne Probleme über kurz oder lang auftreten, die so ein bisschen diese rosarote Welt der Crowdfunding-finanzierten Spiele trüben werden. Es ist natürlich, wie du gesagt hast, es ist kein Allheilmittel sozusagen. Dadurch, ich kann es absolut nachvollziehen, diese Sache mit den Publishern, die sind natürlich nicht immer nur die drakonischen Herrscher, die von oben herum alle guten Ideen abschießen im Sinne des, wir möchten alles möglichst homogenisieren, damit möglichst viele Leute da dran kommen. Manche Entwickler sind da auch eben, um es mal im positiven Sinne auszudrücken, so Luftikusse. Ne? Und die wollen sich gerne mal konzentrieren auf dies und jenes und das. Das heißt aber, wenn da keine helfende Hand ist, könnte das durchaus hängen. Und wir werden, glaube ich, im Laufe dadurch, dass wir jetzt auch noch am Anfang dieser ganzen Crowdfunding speziell für Videogame-Nummer hier stehen, wo wir noch kein einziges Ergebnis dieser großen Sachen eben gesehen haben. Ne? Jetzt sind so langsam die ganzen Projekte, über die wir gleich nochmal ein wenig im Detail sprechen, gerade so gefundet worden, dass die Geld zusammenbekommen haben, aber wir haben noch kein fertiges Spiel in den Händen gehabt. Ich habe noch keine Special Edition von diesem Spiel bekommen oder ich habe noch keinen Download-Code für das hier bekommen. Da werden wir sehen, wie das sich dann in der Masse verteilen wird. Eine andere Sache, die noch dazu kommt, ist natürlich, dass du, wenn es jetzt alles super klappen würde und alle Spiele, die rauskommen, sind echt toll, ne, und so weiter und so fort, muss man sich auch vor Augen halten, obwohl speziell Double Fine mit ihren knapp über 3 Millionen Dollar, die sie gemacht haben, um das ihr Spiel zu produzieren, ist das im Kontext, was Spieleproduktion heutzutage kostet, immer noch so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das heißt, man kann jetzt nicht erwarten, dass allein durch Crowdfunding dann so Spiele kommen, die qualitativ, grafisch vor allem und vom Umfang an die normal üblichen 50, 60 Euro Retail-Spiele herankommen. Das Double Fine Adventure wird ein 2D-Spiel sein, was kommt auch die anderen Sachen, Rollenspiele und dies und jenes, wird sich mehr auf so kleine Games oder kleiner zumindest im technischen Aufwand dann dorthin bewegen. Das heißt also nicht, dass du dann sagen kannst, hier, Capcom soll wieder mal ein Mega Man machen, weil die alle gecancelt wurden. Lass denen mal jetzt hier 30 Millionen Dollar vorschießen, damit die ein geiles Mega Man auf die Beine stellen. Das wird so nicht passieren, weil ich glaube, trotz des ganzen Phantoms, was da ist, wirst du nie so viele Leute zusammenbekommen, dass die so viel Geld dann ausgeben. Und irgendwann ist der Reiz des Neuen auch ein bisschen weg bei den zahlenden Leuten. Also ich weiß, bei mir ist das zumindest ein bisschen so. Ich habe für das Double Fine Ding noch relativ viel Geld springen lassen, vor allem, weil ich auch Tim Schäfer als Person sehr schätze und als Spieleentwickler. Aber so die anderen Projekte, die ich gefundet habe, habe ich jetzt so viel ausgegeben, dass ich gerade das Spiel noch bekomme. Wie viel hast du gezahlt für Double Fine? Für Double Fine? $100 habe ich gezahlt. Wow. Was ist nicht dein Ernst? Doch. Special Edition Box containing both the und, game disc und der Name im Abspann mit dazu. Okay. Ja. Ich hab auch zweimal überlegt, muss ich sagen, aber ganz ehrlich auch, ich wusste auch natürlich nicht, dass diese Explosion an Sachen hinterherkommt, aber die Grundidee und einfach, weil wirklich Tim Schäfer hat so viel mir spielemäßig gegeben, dem wollte ich dann auch ein bisschen was zurückgeben und ich bin natürlich nur einer unter sehr, sehr vielen momentan, aber ich habe mich letzten Endes dann doch dabei gut gefühlt. Gibst du willst einfach nur deinen Namen in den Credits sehen. Ja, und ich habe den Namen auf Griechisch angegeben, dass der in den Credits dann drin steht, also mit griechischen Buchstaben. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob die es lesen können nicht. Oder nicht. Das glaube ich nicht. Doch, natürlich. Ich möchte aber noch was kurz einwerfen. Ich möchte jetzt hier nicht der Miesmacher sein, sondern Miesmacher. So ein bisschen auch dann lass es doch. Die Warnung mal so mitgeben. Was ich auch noch interessant finde, ist die Idee, dass selbst wenn jetzt Double Fine, was ich ihnen durchaus zutraue, dass sie echt ein cooles Adventure machen, sie werden zwangsläufig von vielen Leuten dafür auch kritisiert werden oder es werden Leute sagen, ey, warum habe ich da meine Kohle reingesteckt? Weil klar, du musst dir halt vorstellen, jeder, der halt sieht, okay, da machen Tim Schäfer und Ron Gilbert ein Spiel zusammen. Der eine mag vielleicht Monkey Island 1 gerne, der andere aber Indiana Jones und der nächste wieder Grim Fandango. Das Spiel kann ein fertiges Spiel sein und jeder projiziert da irgendwie seine Vorstellung rein, wie er sich dieses perfekte Adventure in Oldschool-Machart jetzt vorstellt. Und ja, du kannst nicht alle Vorstellungen davon erfüllen und wirst dementsprechend auch Leute damit vor den Kopf stoßen. Also da muss man sich auch schon drüber im Klaren sein. Ja. Es wird nicht die eierlegende Wollmilchsau in Spieleform werden, gerade nicht mit den im Endeffekt ja doch noch relativ geringen Budgets, die da benutzt werden für. Es muss über kurz oder lang wirklich so, damit solches Crowdfunding für spezielle Personen oder Entwicklerfirmen funktionieren kann, eben eine Art von Grundvertrauen nochmal aufgebaut werden. Also es wird Backlash geben auf die eine oder andere Art durch Leute, die enttäuscht sind, wie das Produkt geworden ist oder wo sie sich letzten Endes durch andere Produkte, die dann negativ ausgefallen sind, die werden auf einmal auf andere Entwickler dann umprojiziert und alles drum und dran. Das wird sich aber auch wirklich dann zeigen, denke ich mal, wie damit umgegangen. Kann auch durchaus sein, dass es jetzt wirklich so eine aktuelle Blase ist, ne? Und dann, nachdem die aktuellen Spiele dann gefundet wurden und bereitgestellt wurden, auf einmal ist das für Videospiele, funktioniert es nicht mehr, weil alle Leute permanent gepisst sind und kein Geld mehr ausgeben wollen. Nee, für das gebe ich auch nichts mehr her. Vielleicht wird aber auch alles Wer total weiß, toll. Also vielleicht man, auch, ja. Man kann sich da jetzt echt schwer ein Urteil erlauben, ja, bevor man nicht mal die ersten Spiele sieht. Ich finde es generell tatsächlich erstaunlich, dass da wirklich schon Millionen von Dollars jetzt einfach in eine Handvoll wirklich namentlich auch großer Spiele investiert wurden, finde ich cool. Hätte ich irgendwie nicht gedacht und haben wahrscheinlich die meisten Leute auch nicht aber gedacht. Aber die Garantie, dass dir ein Spiel gefällt, die hast du doch auch nicht, wenn es über einen normalen Weg rauskommt. Nein, das stimmt, aber da habe ich auch nicht in die Entwicklung investiert, weil du hast ja auch die Möglichkeit, wirklich nur Kleinstbeträge. Doch, hast du schon. Also dadurch, dass du Geld ausgibst für ein Spiel, dadurch, das ist nur eine andere Reihenfolge im Prinzip, aber die Kohle, in dem Fall streckt sie halt der Publisher vor und spielt sie durch deinen Kauf wieder ein und jetzt zahlst du es halt direkt, dass es entwickelt wird, aber es ist doch der gleiche Kreislauf eigentlich. Es gibt ja auch bei Kickstarter, du kannst auch wirklich kleine Beträge zahlen, die dich noch nicht dazu berechtigen, dir auch das Spiel dann runterzuladen. Dafür musst du ja schon immer ein bisschen Geld in die Hand nehmen. In der Regel, klar, hast du recht, du hast dann vielleicht $3 gespendet und kaufst es später nochmal für 15. Dann hast du immer noch weniger bezahlt als für ein Retail-Spiel. Aber du weißt, was ich meine. Ja, natürlich. Ich glaube aber, das ist weniger eine wirtschaftliche Sache als so eine emotionale Sache. Man identifiziert sich natürlich irgendwie anders damit, wenn man dann auch die ganzen Kickstarter-Sachen so von Anfang an verfolgt in der Konzeptionsphase, und die werden ja auch dann, auch wie bei Double Fine oder so, dann gibt's Blog-Einträge und Tim Schäfer schreibt was oder filmt sich und zeigt was und macht vielleicht mal ein Vote oder so. Also es ist ja schon ein sehr demokratischer Prozess der Videospielentwicklung. Da ist, glaube ich, dann auch eine ganz andere Identifikation da, aber generell finde ich, sollten die Leute, nur weil sie jetzt irgendwie 10 oder 20 oder 50 Dollar gespendet haben, nicht jetzt glauben, dass dafür das beste Spiel der Welt im Umkehrschluss zu bekommen. Also, ich weiß nicht, also das hängt natürlich auch von den Leuten ab, die es dann machen. Ron Gilbert und Tim Schäfer, die letzten Spiele von denen waren alle nicht so geil. Ja? Stimmt. Mhm. Da muss man dann, also natürlich wollen wir alle wieder so ein Erlebnis haben wie Monkey Island oder Day of the Tentacle, aber wie lange warten wir da jetzt schon drauf? Vor allem sehr auch, lange, oder? Du hast auch in deinem Kopf die idealisierte Version dieser Spiele. Ne? Du hast sie damals gespielt und im besten Fall eben hast du in Erinnerung behalten, die waren so geil, ja, und waren so super. Aber na, also sie waren einfach auch gut. Und genau. Also man muss einfach sagen, das ist halt, vielleicht überfordert man die Leute auch damit, wenn man glaubt, dass die sowas einfach rauspressen können, wie, weil sie es halt einmal geschafft haben oder zweimal oder so. Also da, wer weiß, was damals alles zusammengekommen ist, damit diese Spiele so wurden, wie sie sind. Weil ich meine, die Monkey Island-Reihe wurde auch nicht besser mit den neuen Teilen. Ja, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, Gregor wollte jetzt ein bisschen drauf hinaus. Bei aller Sympathie und bei aller Klasse, die diese Spiele haben, ich habe die Monkey Islands auch nochmal gespielt in den HD-Neuauflagen. Bei Monkey Island 1 ist mir aufgefallen, dass das eigentlich super kurz ist, das Spiel, wenn man das kennt. Wenn man es damals schon mal durchgespielt hat, kommt man da so schnell durch. Und auch Monkey Island 2 ist ein bisschen größer und auch besser, und es hat ja auch diese verschiedenen Schwierigkeitsgrade. Aber das haut dich natürlich jetzt heutzutage auch nicht mehr so weg. Da gibt es schon neuere Sachen, die natürlich... Aber wer würde denn dann spenden dafür? Das sind doch nur Leute, die das auch gezockt haben. Ja, klar, es ist auch nach wie vor echt gut, aber es ist jetzt nicht mehr das überragende Wow-Spiel, wo du jetzt sagen würdest, das wischt mit allem anderen heute noch den Boden auf. Also gibt es schon auch neuere Adventures, die natürlich nicht mehr mit so einem Enthusiasmus begrüßt wurden, weil einfach der Markt dafür nicht mehr so groß ist und weil man auch ganz andere Sachen kennt, aber die sich von der Qualität her durchaus auch damit messen können. Also das sehe ich anders, ganz ehrlich, weil zu dem Zeitpunkt, als Monkey Island und Day of the Tentacle und so rauskam, da war ja das Adventure-Genre auf dem PC und Atari und Amiga war ja das Genre Nummer 1 und da gab es richtig viel Konkurrenz. Also es gibt ja so viele Adventures, über die man in dem Zusammenhang gar nicht redet. Ich habe sie alle gespielt, Carindia Legend oder Legend of Carindia, die Space Quest-Teile, die ganzen Sierra-Spiele und so weiter. Also gab es so viele Adventures und trotzdem muss man sagen, und da waren viele hochqualitativ, also hochwertige dabei, und trotzdem muss man sagen, dass die LucasArts Adventures allen überlegen waren. Die sind herausgestochen, und ich würde auch sagen, heute die Adventures sind einfach irgendwie, die haben nicht den gleichen Charme und den gleichen Style, den gleichen Humor und die gleichen Rätsel und die gleichen Welten und die gleichen Grafiken. Die sind in allen Belangen, sind die meiner Meinung nach schlechter. Sehe ich jetzt nicht so. Also ist ja dein Recht, so, das Mir geht's primär um die Begeisterungsfähigkeit einfach. Ich glaube, in der Richtung, dass es einige Leute noch nicht so ganz durchdacht haben, eben wenn sie ein Spiel bekommen, was qualitativ, und ich würde da auch inhaltlich auf Edes Seite auf jeden Fall liegen. Ich habe auch zig Adventures seitdem, damals und heute gespielt, und es kommt sehr wenig an die klassischen Monkey Islands und die späteren Sachen dort heran. Einfach, wenn jemand die Sachen seitdem nicht mehr gespielt hat, ne, du warst als Kind auch wesentlich begeisterungsfähiger, was solche Spiele und sowas dann angeht. Selbst wenn du ein Spiel von gleicher Qualität jetzt hier dran bekommen würdest, mindestens von gleicher Qualität, glaube ich einige, dass trotzdem sie sich nicht so begeistern können, als so wie sie es als Kinder gemacht haben. Und es kann sein, dass in der Richtung vielleicht dann ein bisschen Ressentiments dann entstehen. Ich glaube, ein gutes Spiel ist ein gutes Spiel, egal wie alt du bist. Also ich meine, ich habe jetzt neulich Lone Survivor gespielt, das hat mir auch Bock gemacht, und es sieht auch nicht gut aus, also grafisch oder so. Es ist einfach ein nettes, gut gemachtes Spiel, und ich weigere mich einfach zu behaupten, dass das nur reine kindliche Verklärung ist. Nein, das sagen wir nicht. Darum geht es ja nicht. Das gibt es sicherlich auch bei manchen Dingen, aber zum Beispiel Zurück in die Zukunft, mal jetzt den Film, ja, das ist einfach ein fucking perfekter Film. Nach allen Regeln der Kunst ist dieser Film nahezu perfekt, und das hat nichts damit zu tun, dass ich den als Kind gesehen habe oder so, sondern ich wette, wenn den ein 12-Jähriger heute sieht zum ersten Mal, dass der den auch geil findet, weil der einfach gut ist. Natürlich ist es schwer, so perfekte Sachen zu wiederholen. Ja, also das glaube ich schon, dass das nicht so einfach ist, das auch wieder zu machen, für wen auch immer, ja, egal ob das jetzt ein Regisseur ist oder ein Spielemacher oder so, aber ich glaube, dass die Spiele eine ganz besondere Qualität hatten und dass es selbst den Originalerfindern dieser Spiele heutzutage schwerfallen wird, diese Qualität nochmal zu erreichen. Vielleicht wissen sie auch selber gar nicht, warum die so gut waren. Das passiert ja auch oft. Du machst was und es ist einfach irgendwie perfekt geworden und du weißt gar nicht warum. Ja, da hast du bei vielen, ob es jetzt Spieleentwickler oder Filmemacher gesehen, dass die keine Ahnung hatten, warum ihre Sachen so gut gewesen sind. Und das erklärt damit gerechnet auch haben. Metroid so. Other M zum Beispiel. Das ist furchtbar. Ist grauenhaft. Grotten. Ich wollte sagen, warum hast du das jetzt als Beispiel angeführt? Weil weil es komplett zum Beispiel missverstanden hat, wie Samus als Charakter und wie Metroid als Spieleserie funktioniert. Ich habe mir neulich vom Fabian ausgeliehen und ich bin ja der größte Metroid-Fan, den es gibt, aber ich habe das als eine Beleidigung, ich habe mich wirklich ernsthaft angegriffen gefühlt von dem, was die aus diesem, allein dieses Umgreifen mit dem Pad. Also das ist ja, das nimmt ja den Spielfluss, für den ja Metroid eigentlich immer stand. Das stellt ja alles auf den Kopf und dann diese Anime. Ach, hör mir auf. Das eben nur in Richtung Punkt, dass auch manchmal die Entwickler nicht wissen, warum das damals so gut funktioniert hat. Ne, und dann mit ihren neuen Projekten dann auf einmal vielleicht ein bisschen daneben greifen. Das wird aber wirklich, das ist jetzt eher alles wirklich rein spekulativ. Das werden wir speziell bei dem Double Fine Adventure, was ich finde von den ganzen Crowdfunding-Sachen auch am intelligentesten aufgezogen wurde, weil hier Tim Schäfer und Jan haben ja alles wirklich schön im Aufbau richtig gemacht. Immer sehr viel Kommunikation mit den Leuten, Videos, zusätzlich die Dokumentation, die da drumherum gemacht wird, um die Leute dann sozusagen aktuell da zu halten. Die erste Episode gibt's ja für die Leute, die dann sich am Projekt beteiligt haben, schon die erste halbe Stunde von der Konzeption des Spiels kann man sich schon angucken. Und das wird man später als Blu-ray mit dazu bekommen. Da wird der Funder, die Leute, die bezahlt haben, eben wirklich sehr nah mit rangeholt und ich glaube, das wird am Ende dann auch, wie das Ergebnis auch werden wird, jetzt nicht überraschend kommt, dass das Spiel ist. Da wird es am wenigsten Backlash geben. Was passiert, werden wir aber sehen, wenn es in, wann wollten sie es raushaben? Eigentlich, ich glaube, Oktober diesen Jahres, aber ich glaube, es wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, ne, jetzt wo sie so viel Geld haben. Ja, ist die Frage. Ist die Frage, wie viel Verzögerung möchtest du denn auch erlauben, weil die Leute halt echt darauf warten. Ja, was können sie sonst machen? Das Geld zurückziehen, das ist ja schon weg. Ja, ist richtig. Vielleicht hat sie auch dem Schäfer schon längst mit der Kohle abgesetzt. Ja, hat sich ein Schlauchboot gekauft und fährt jetzt selbst zur Karibik, um da die Millionen auszugeben. Lass uns doch mal ein bisschen über aktuelle Projekte gehen. Wir haben natürlich jetzt primär über das Double Fine Adventure gesprochen. Ich habe mir mal ein paar Sachen rausgeschrieben, die in den letzten Monaten sozusagen erfolgreich gefundet wurden, die ihr Geld dann bekommen haben. Double Fine Adventure, klar, darüber sind nicht so viele Details bis dato bekannt, also inhaltlich wurde ja glaube ich noch gar nichts drüber gesagt, nur dass es eben ein Grafik-Adventure von Tim Schäfer mit eventueller Mithilfe von Ron Gilbert sein wird und dass es in 2D sein soll, aber inhaltlich wurde noch nicht allzu viel darüber gesagt. Ein bisschen konkreter war es beim zweiterfolgreichsten Projekt, das auch jetzt kürzlich dann gefundet wurde, das war Wasteland 2. Ja. Rollenspiel von Brian Fargo, das ist der Entwickler, der vor Urzeiten mal The Bard's Tale gemacht hat, wer sich an die alte Rollenspielkanone da erinnern kann vom C64 und hatte im Vorfeld dann eben auch noch Wastelands, Ende der 80er glaube ich ist es gewesen, eins der frühen Endzeit-Rollenspiele dort gemacht und das war damals für EA entstanden. Brian Fargo hat später dann Interplay gegründet und da er die Lizenz zu Wasteland nicht mehr gemacht hat, Fallout gemacht. Hat er dann das nächstbeste gemacht, Fallout, was effektiv eigentlich Wasteland ist, nur eben unter anderem Namen mit neuerer Optik und Fallout ist ja eine komplette Geschichte für sich eigentlich, wie da die Rechte hin und her gegangen sind und da ist es jetzt bei Bethesda gelandet. Es gab ja zwei Fallout 3s, wer sich an diese ganze Entwicklungsnummer erinnern kann. Interplay hatte Fallout 3 Van Buren, glaube ich, hieß der. Ja. Die Entwicklung hatte selber ein Sequel dann sozusagen wollen sie es machen, haben aber nicht die Gelder dafür bekommen, dann ist die Lizenz an Bethesda gegangen. Jetzt kriegt Brian Fargo die Chance mit der alten Wasteland-Lizenz, die man sich von EA zurückgekauft hat, sein spirituelles Sequel sozusagen zu machen. Ein Rollenspiel nach klassischer Art, nach klassischer Fallout / Wasteland Art, ohne irgendwelche Publisher-Sachen, die dann reinkommen. Und das ist das, was auch fast $3 Millionen dann mit sich gezogen hat. Wobei die auch schon relativ viel haben wollten. Also Tim Schäfer für Double Mehr Fine. Mehr anhalb wollten die, glaube ich, ne? Eigentlich. Ja, die wollten 900.000 haben. Und Tim Schäfer wollte ursprünglich mal 400.000. Und 900.000 ist natürlich dann schon eher eine Ansage, was aber auch klar ist. Weil ein Rollenspiel ist, glaube ich, deutlich schwieriger zu machen als ein Adventure, weil du sehr viel mehr Mechanismen zu kontrollieren hast und auch eine größere Welt wahrscheinlich und sehr viel spielerische Möglichkeiten auftauchen können. Dass sie dann 3 Millionen tatsächlich geschafft haben, hat mich schon ein bisschen überrascht, zumal Brian Fargo jetzt, glaube ich, auch nicht mehr unbedingt den allerbesten Namen hat. Er seine Firma, die heißt, glaube ich, Inksile Entertainment. Mittlerweile, die haben letztes Jahr dieses Hunted, Schmiede der Finsternis gemacht. Und wer das gespielt hat, das war wirklich ein relativ bescheidenes Action, so ein Fantasy-Action-Adventure-Ding. Aber es scheint irgendwie doch noch sein Name dann bei vielen alten Fans genug zu ziehen, das reizt mich jetzt persönlich nicht so, da finde ich andere Projekte spannender. Aber ja, also Respekt für die 3 Millionen Dollar und mal gucken, was am Ende bei rauskommt. Ja. Ich denke mal, es wird schon auch ganz gut werden. Es soll ja jetzt wohl auch Obsidian Entertainment tatsächlich auch mit Chris, an Bord sein. Chris Avellone, glaube ich. Aber ist das nicht eigentlich, also ich kenne mich jetzt nicht so aus, wie viel immer so Produktionen kosten, aber ich glaube, damals GTA 4 war, glaube ich, 100 Millionen. Mhm, ja. Man stand immer so im Raum, die große 100. Fallout 3 würde ich auf jeden Fall jetzt mal tippen, dass das zu den teureren Franchises der Videospielgeschichte gehört. Da erscheinen mir 3 Millionen gar nicht mal so viel. Also das klingt dann eher wie ein nettes Indie-Projekt. Jetzt mal das, was ich vom zumindest zum technischen Aufwand erwarte, das wird in keinem Fall mit irgendeinem der modernen Fallouts im Technik- und Umfangbereich dann. Ja, aber hast du mal die Konzeptart angeguckt? Die sahen schon ganz gut aus. Ja, aber das wird dann wahrscheinlich runtergebrochen. Ich stelle mir das finale Produkt eher in Richtung so Fallout 1 oder sowas dann mehr vor, ne? So Renderoptik, kleine Figürchen, die dort herumlaufen und wahrscheinlich dann eine große Welt, vielleicht sogar randomized, ne, dass da schön weitläufig ist, dass du herumlaufen kannst, aber es wird natürlich nie im Leben dann wirklich zu einem Fallout, modernen Fallout-Konkurrenten werden können. Das ist eben für die Fans, glaube ich, primär gedacht. Und ich glaube, was viele auch bei dem Brian Fargo gezogen hat, der ist natürlich jemand, der auch bekannt ist für seinen Publisher Trouble. Na, und ich glaube, da zieht man sich nochmal zusätzlich die Sympathien von den Leuten, die dann Geld ausgeben wollen, zusammen. Ach, der wurde ja so von den Publishern so niedergemacht und konnte nie seine Projekte verwirklichen. Jetzt endlich mal, jetzt helfen wir ihm mal. Das wird so gut. Also das da, glaube ich, hat da nochmal ein bisschen was mit reingekommen, dass die letzten Endes tatsächlich noch 3 Millionen bekommen haben. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, ehrlich gesagt, dass das dann nochmal zusammenkommt. Ich habe mich aber da auch mal dran beteiligt. Ich habe mit Wasteland nicht so viel am Hut. Ich habe eher natürlich die modernen Fallouts gespielt und damals kurz als Nicht-PC-Besitzer leider nur kurz reinschauen können in die alten. Aber auf so ein klassisches PC-Computer-RPG aus Mitte der 90er hätte ich nochmal Bock gehabt. Das muss ja nicht alles Baldur's Gate oder Planescape Torment und so weiter sein. Ich glaube, das könnte noch auf jeden Fall sehr gut werden. In dem Zusammenhang frage ich mich übrigens gerade, ob die Leute von Baldur's Gate, die das Remake machen, sich jetzt ärgern, dass sie das angekündigt haben, bevor dieser ganze Kickstarter halt losging. Weil die hätten die Kohle, glaube ich, auch gerne mitgenommen. Die können auch immer noch drauf. Ja, schon, aber es wirkt natürlich jetzt ein bisschen doof, weil sie haben es schon angekündigt, es ist in der Mache und so. Und da hätten sie das Geld auch so locker zusammenbekommen, weil Baldur's Gate ist auch so ein Name, der bei PC-Spielern, ich glaube, sofort so eine Art Kaufmechanismus. War das jetzt was triggert, was aber offiziell abgesegnet ist von BioWare? Ich habe mal ein bisschen so Bedenken, wir werden darauf ja auch noch zu sprechen kommen. Es gibt ja einige Projekte, die eher, wo ich mir nicht sicher bin, dass ich bei denen Geld dann lassen würde. Welches war das, dass da so kopierte Assets oder sowas, bestimmt so was war das? Es gibt, das ist auf einer Art deutschen Form von Kickstarter, ich habe jetzt leider vergessen, wie die Seite heißt, da gibt es ein Projekt, was so eine Art Fortsetzung zu Day of the Tentacle sein soll. Die wollen nur in Anführungsstrichen 3000 Euro haben, aber das ganze Ding ist natürlich dermaßen fragwürdig, weil sie komplett die alten Grafiken benutzen, Charaktere. Stimmen. Das ist. Ach ja, stimmt. Die wollen das Geld haben, damit sie die offiziellen Sprecher da dran bekommen, die teilweise aber auch schon längst verstorben sind. Ja, der Sprecher von Hoagie, was ich persönlich sehr traurig finde, das wusste ich vorher auch nicht. Das habe ich dann jetzt mal nachgelesen. Der ist schon verstorben. Deswegen ist auch diese Aussage, naja, wir wollen das Geld ja nur in die Sprecher investieren. Also ich glaube, wenn da mal irgendwie bei LucasArts jemand Wind davon bekommt, dann wird das so schnell dicht gemacht sein, dieses Projekt. Aber es sieht auch nicht so aus, als würde es zustande kommen. Also das verharrt schon sehr lange auf sowas wie 1500 Euro. Die kriegen nicht mal diese 3000 Euro hin, was ich da echt aber auch nicht schlimm finde, weil ich da nicht so eine eigene kreative Leistung unbedingt dahinter sehe. Mhm. Wenn man solche Fan-Adventures machen möchte, die Elemente aus bestehenden Spielen remixen oder neu arrangieren, dann macht es bitte umsonst und bringt es als Freeware raus, aber damit irgendwie Geld einnehmen zu wollen, in welcher Form auch immer, auch wenn man es vermeintlich in das Projekt steckt, finde ich irgendwie nicht so cool. Ja, das überschreitet so eine Grenze, mit der ich auch als Fan und Spieler nicht ganz so das wäre mir nicht so angenehm, finde ich dann eben, ne? Wenn man nur weil da jemand ist und die Hand aufhält, bedeutet nicht, dass er automatisch alles bedacht hat und komplett rechtlich im Reinen ist. Hm. Und ich weiß es sehr wertzuschätzen, die Arbeit, die sie da reinstecken, aber nicht mit meinem selbstverdienten Geld, ja, was mit dazu kommt. Wasteland 2 habe ich mich auch daran beteiligt, aber eben nur, um das Spiel dann zu bekommen, was ist, wo ich mich dann auch mit dabei beteiligt habe. Und da freue ich mich, glaube ich, am meisten von den neueren Sachen nach dem Double Fine Adventure. Ich habe damals das Super Nintendo-Spiel geliebt. 4-5 Mal durchgespielt. Shadowrun. Wie geil war das denn damals? Oder, also sag ich jetzt zumindest mal. Auf jeden Fall. Ich habe sogar den Mega Drive-Teil geliebt. Ja. Ich habe ihn nicht gemocht, leider. Ich wollte ihn neulich nochmal ausgraben und habe nochmal gezockt und habe ich echt festgestellt, was für ein Arschloch von einem Spiel das ist. Aber ich erinnere mich leider auch nur noch so bruchstückhaft an dieses Spiel, aber ich weiß, dass ich das richtig viel gezockt habe und dass man, das war ein richtig geiles Rollenspiel, wenn man da erstmal einen gewissen Grad Zeit mit verbracht hat. Man konnte hacken und all so ein Kram. Ich fand es eigentlich geiler als die Super NES-Variante, die ich aber auch geil fand. Es war, soweit ich weiß, also ich fand persönlich auch das Super Nintendo-Spiel besser, aber weil ich die Mega Drive-Version erst mehrere Jahre später bekommen habe, wo ich dann längst andere Sachen gespielt hatte, die soll wesentlich näher am originalen hier Brettspiel-Live-Rollenspiel-Variante dran sein, als das, weil das Super Nintendo war ja so ein isometrisches Action-Adventure-Rollenspiel. Aber hey, ob Mega Drive Variante oder die vom Super Nintendo, es gibt sogar in Japan ein Mega CD Adventure, ein Japan-exklusives mit Shadowrun, was auch, ich habe mir zuletzt mal umgeguckt, da soll eine Privatübersetzung entstehen demnächst, leider kostet das Original so $150, wenn man sich jetzt so ein Exemplar holen will, weil es so selten ist. Aber man sieht daran, das sind Spiele, die doch beliebt sind und von Leuten damals auch geliebt wurden, zumindest als Videogame-Basis. Aber es kam auch mal eine 360-Version raus. Ja, ja, so die wollte ich ein bisschen unter den Tisch kehren, aber die Shadowrun-Lizenz, ursprünglich war es ja, ich weiß nicht genau, womit es angefangen hat. Hat es mit den Büchern angefangen? Oder? Das ist ganz kompliziert. Da kommt dann irgendwie Faser und Battletech und da kommen irgendwie ganz viele Firmen ins Spiel, wenn es um diese Lizenzfrage bei Shadowrun geht. Ich glaube, das ist relativ schwierig. Genau, so kurz, also wir wollen jetzt nicht tief ins Shadowrun-Universum und sowas eindringen, aber im Grunde ist Shadowrun Cyberpunk gemixt mit Fantasy. Das ist nichts anderes als Deus Ex. Oder du kannst auch sagen, Deus Ex ist nichts anderes als Shadowrun. Das stimmt wahrscheinlich eher. Shadowrun ohne Danke, Lizenz Fabian. Wahrscheinlich. Gerne. Dann klar, stellen. Gib mal so ein Kaugummi. Gerne. Dann dort gewesen. Nee, aber Shadowrun im Grunde eben als Mix zwischen Fantasy mit Orks und Zauberern und Cyberpunk-Thematik hat es natürlich ein sehr eigenständiges Universum ergeben und da gab es eben davon Romane, es gab hier die klassischen Brettspiele, also Brettspiele hier so Rollen. Tabletop, wie man es so schön nennen würde. Und eben für uns speziell als Videogamer die Videogame-Versoftung, bevor es dann lange Zeit aus meinem Blickfeld zumindest verschwunden ist und zurückgekehrt ist mit einem sehr halbgaren Multiplayer-Ego-Shooter für Xbox, die auch eher dem Namen und so weiter geschadet haben. Es soll jetzt so heißen, stand es im Kickstarter, der Entwickler oder der Erfinder des ganzen Universums hat sich jetzt die Lizenz zumindest zurückgeholt, um nochmal ein Spiel aus dem Universum zu machen und will jetzt eben eher ein Rollenspiel im klassischen Sinne draus machen. Ich wusste vorhin auch noch, wie der heißt, aber ich habe den Namen leider vergessen. Ich check das mal kurz, wie hieß denn der Shadowrun Obermacker. Und der Obermacker, steht das denn irgendwo hier? Hairbrain Schemes heißt die Firma. Aber es lädt hier nicht. Ich kann ja, wenn du nachguckst, mal kurz erzählen, was mir sehr prägnant in Erinnerung geblieben ist an einem Super Nintendo-Spiel, war vor allen Dingen auch der Sound. Geil, ne? Es hat so eine geile Atmo gehabt, das Spiel, und so ein bisschen diese etwas, ich weiß nicht, bedrückende Musik so, das war sehr atmosphärisch alles und auch der Anfang, man wacht da glaube ich in so einer Art Leichenhalle auf, ist aber ja, gar nicht super. Tot und Typen ziehen einen aus so einem Kühlschrank raus. Super düstere Atmosphäre hatte das. Ja, es war damals schon grafisch jetzt nicht so der Burner, aber es war so von der Stimmung her hat es echt viel Spaß gemacht. Diese geile ISO-Sicht. Ja, es war sehr ungewöhnlich eben im ganzen Umfeld damals an Super Nintendo-Spielen. Ich glaube, wir werden eh auch nochmal drauf eingehen. Wir werden uns eh in der Runde nochmal zum SNES-Cast zusammensetzen und da mal ein bisschen mehr darüber schwärmen. Aber im ganzen Kontext, den du an Fantasy und anderen Rollenspielen hast, dieses Cyberpunk, isometrische Atmosphäre, die vor allem auch sehr bedrückende Stimmung. Ich habe es damals leider nie selber besessen, aber 3-4 Mal aus der Videothek ausgeliehen und 3-4 Mal durchgespielt. Ich hab mich immer geärgert. Ich hätte es gebraucht für 20 Mark kaufen können und habe es dann nicht gemacht, weil ich es so durchgespielt habe. Und dann habe ich es nie wieder so günstig bekommen. Es war total schlimm. Ich glaube, es war damals auch ein bisschen ein Ausnahmeding, weil man so komplexe Super Nintendo-Spiele eher so aus Japan kannte. Wenn man ein bisschen bewandert war, was Importspiele anging, halt so Final Fantasy oder Chrono Trigger und solche Geschichten. Und so westliche Rollenspiele die jetzt so, oder westliche Spiele, die so ein bisschen Tiefe hatten, das war eher so ein bisschen die Ausnahme. Da gab es halt doch viel Jump'n'Run-Gedöns und oberflächliche Spiele und sowas wie Shadowrun war dann so ein Ding für sich, so ein Unikat, was es auch für mich echt bis heute noch ist. Auch wenn ich nicht weiß, ob man es heute noch gut spielen würde können. Also ich glaube, mit ein bisschen guten Willen kommst du dort auf jeden Fall nochmal mit rein. Ich hab damit sehr viel Spaß gemacht. Hier, Jordan Weissman. Ja. Schon geil, ne? Eddie spielt uns hier gerade den Soundtrack ein. Allerdings von der Super NES-Version remastered. Also ganz so geil war der Soundchip vom Super NES leider nicht. Ich werde mal gucken, vielleicht finde ich da ja noch zusätzlich was. Geil. Shadowrun. Ja, aber ganz echt ein tolles Paket damals gewesen. Und ich glaube, es gibt etliche Leute, die dann speziell spielemäßig nochmal darauf Bock gehabt hätten. Jordan Weissman heißt der Creator of Shadowrun, der Erfinder. Und will aus Shadowrun, ich lese mal hier vor, a graphically rich 2D turn-based single-player game with deep story interaction, meaningful character development and highly contextual tactical combat. Also 2D-Rollenspiel, bisschen wie Fallout wahrscheinlich, aber ja, ich glaube, Fallout hat natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen was von den Konzepten geklaut. Jetzt nicht die Cyberpunk-Elemente, weil das fand ich ja auch ganz geil mit seinem Cyberdeck, sich dann irgendwie in Cyberspace dort einklinken und hacken und dort reingehen. Das gibt es natürlich nicht bei Fallout. Gab es nicht auch so einen komischen tierischen Charakter auf dem Super Nintendo? Du hattest so Schamanen, glaube ich. Oder so, na, es sind ja Fantasy-Elemente mit drin. Ich glaube, dein Charakter war der indianische Abstammung. Ich weiß es nicht. Dass du irgendwie so ein Schaman hattest und das waren so irgendwie die Summons und irgendwie sowas dort, aber bringt bestimmt wieder auch alles tausendfach durcheinander jetzt. Der Mix war cool gewesen und ich glaube, das ist auf jeden Fall nochmal was drüber hinaus mit der ganzen Cyberpunk-Welle, die wir im letzten Jahr hatten, nochmal was wäre, wo es sich lohnt, in die Richtung zu gehen. Und ich freue mich sehr darauf, dass es geklappt hat mit dem Ding. Die haben 1,8 Millionen am Ende bekommen. Ich weiß nicht, wie viel wollten sie haben 400.000. Ursprünglich. 400.000, also auch von der Größenordnung wieder am Anfang ein bisschen kleiner als jetzt Wasteland 2 gewesen. Im Endeffekt, wenn das so funktioniert, wie es bei denen hier ist, ich glaube, ich weiß nicht, ob es dann eine fertige Box-Version von dem Spiel geben wird überhaupt. Wenn du mehr bezahlst als sonst, Leute, kriegst du dann irgendwie so Spezial-Items, die du nur als Backer irgendwie hast, ne? Ja, das habe ich auch gelesen, dass es bei einem bestimmten Betrag so eine Backer-exklusive Mission geben soll. Was ich mir auch gerade noch einfällt, dass sie ab einem bestimmten Betrag, den sie auch erreicht haben, sind, glaube ich, sogar die Leute dabei, die damals den Sound gemacht haben für Super Nintendo und für Mega Drive. Die sind jetzt irgendwie auch an Bord im Team, um sicherzustellen, dass es auch wieder sich geil anhören wird. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, dann ganz gut werden. Mal sehen, in welche Richtung sich das dann bewegt, ob du tatsächlich so ein eher PC-mäßiges Rollenspiel in Richtung von Fallout bekommst. Ich denke mal, isometrisch würde ich hoffen, dass es dann wieder in die Richtung dort geht. Ob es jetzt spielerisch mehr in die alte Mega Drive-Variante geht, die näher dran am Tabletop ist, oder ob es dann mehr so Super Nintendo-Style ist, wird sich noch zeigen. Aber ich freue mich sehr drauf. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr schön. Je nachdem, wann es immer kommt. Bevor wir jetzt vielleicht zu den noch laufenden Projekten kommen, kann ich ja kurz nochmal sagen, es gibt noch drei andere Spiele, die auch relativ populär waren, so in der Internet-Community, die auch schon fertig finanziert sind. Es war zum einen The Banner Saga, das ist so ein nordisches Strategiespiel, so ein bisschen Wikinger-Style mit einem sehr schönen Grafikstil. Die wollten relativ bescheidene $100.000 haben dann 700.000 bekommen. Ist jetzt auch nicht so mein Genre, dieses ganze ernsthafte Strategie-Ding, aber sieht echt hübsch aus. Dann gab es noch ein Ding, das habe ich ganz am Anfang mal beobachtet. Es hat mich eher, fand es so ein bisschen spröde und habe mich dann gewundert, dass es doch relativ klar finanziert wurde. Das war The Deadlinge. Das ist so ein First-Person-Open-World-Zombie-Spiel, was noch sehr abstrakt in den Entwürfen aussah. Hat jetzt 150 statt $60.000 zusammenbekommen. Mhm. Und dann noch ein drittes Ding. Da habe ich gedacht, ey, das kriegen die locker hin und da kommt auch $1 Million zusammen. Die haben es aber gerade so nur hinbekommen. Das waren die Leute, die ein Spiel namens Takedown machen. Die haben es geschafft mit $220.000 statt $200.000. Das ist jemand, der früher wohl schon bei Rainbow Six und alten Ghost Recon Spielen mitgearbeitet hat und die so ein bisschen wieder weg wollen von diesem Call of Duty Hurra, ich stürze mich ins Gefecht Geballer, sondern wieder so ein ernsthaftes Team-Taktik-Shooter-Spiel machen wollen, wo ich echt gedacht habe, da fahren die Leute drauf ab, aber das hat es halt nur gerade so irgendwie zusammenbekommen. Ey, wird Rainbow aber auch Six entstehen. Hab ich geliebt, ey. Rainbow Six war so geil. Ja, ich glaube, das fanden viele Leute früher Sachen, gut. Rogue's auf dem PC haben wir immer gezockt, ey. Ja, und ich glaube auch, dass viele Tango Leute... Tango Down. Auch super, im Internetcafé damals, das war schon... Ja, genau, ey. Die gute alte Zeit. Ich glaube, dass viele Leute das halt auch nachtrauern, diesen Spielen, die halt eher so ein bisschen tiefgründig sind und nicht so auf dieses vordergründige Reinstürmen und alles wegballern setzen. Aber irgendwie, nö. Vielleicht haben sie aber auch nur schlechtes... Marketing, wie was auch immer gemacht und haben zu wenig Aufmerksamkeit generiert. Zumindest haben sie es ja geschafft am Ende des Tages dann. Ja, das könnte es natürlich durchaus sein, dass es eines der Projekte ist, die ein bisschen untergegangen ist im ganzen Kickstarter-Wahn, der ein bisschen über uns hereingebrochen ist. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, es ist natürlich im Endeffekt dann ein Multiplayer-Shooter und wenn wir von einem keinen Mangel haben, aktuell momentan zur Zeit, sind es eben Multiplayer-Shooter, auch wenn es natürlich wieder was Spezielles ist, das mehr in die Richtung der alten Sachen geht. Freut mich aber trotzdem auch, dass sie ihr Funding bekommen haben, könnte auch eben dann vielleicht als Initialzündung gesehen werden. Bendersaga hätte ich auch noch mal kurz ansprechen wollen, aber da habe ich mich jetzt nicht dran beteiligt. Auch rundenbasierte Strategie klingt zwar interessant, aber muss ich mir jetzt nicht von Anfang an, vielleicht kaufe ich es, wenn es dann letzten Endes mal draußen ist. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Was ganz anderes. Hat er so, spielt ja auch mit Wikingern oder so, glaube ich, und hat aber so ein, auch eher so einen Comic-Look und irgendwie ganz strange sieht es aus, aber es hat was ganz Eigenes, muss ich sagen. Ja, also ich glaube, das könnte auf jeden Fall sehr cool werden. Ich hatte mir hier auch noch aufgeschrieben, auch zu den am meisten Gefundeten, die am meisten Geld bekommen haben, da war noch FTL, Faster Than Light hieß es, und das soll eine Mischung sein aus Tabletop und Roguelike, irgendwie mit Weltraumthematik. Das ist irgendwie so, Roguelike sind diese alten Spiele, wo du mit einem Charakter in den Dungeon gehst, die werden zufällig generiert, ne, und dann, wenn du wieder raus bist, behältst du deine Level nicht sozusagen, dass du immer wieder von vorne neu in die Dungeon gehen musst und dann immer Items sammeln musst hauptsächlich. Und das angewendet auf so eine Zukunftsthematik mit Raumschiffen und allem drum und dran, jetzt nicht unbedingt mein Thema, aber da haben sie auch genug Leute zusammenbekommen, um da 200.000 und die hatten, glaube ich, nur irgendwie so 10.000 oder sowas gewollt eigentlich, also ist auch ganz cool. Und das ungewöhnlichste Code Hero. Habt ihr mal was drüber gelesen? Nee. Also Code Hero ist ein Spiel wie Portal 2, nur anstatt einer Kanone zu haben, wo man Portale verschießt, verschießt man JavaScript-Code. Und kann damit üben, indem man dann irgendwie Codezeilen an andere Codezeilen ballert, dort JavaScript zu lernen, wie man es programmiert. Das ist eigentlich ziemlich schlau. Es ist schlau anscheinend. Also es schien auf jeden Fall sehr, sehr übernerdig zu sein von wegen dem Spiel. Man muss schon ein sehr großes Interesse daran zu haben, JavaScript zu erlernen. Die haben $170,000 zusammenbekommen dafür. Krass. Was schon recht umfangreich ist. Unter dem ganzen Projekt, das sind natürlich die ganzen Spiele, die wir uns hier primär anschauen. Es gibt natürlich tausend andere Sachen auf. Ich glaube, bis das Double Fine Adventure gekommen ist, war das meistgefundete Projekt irgendwie so ein Add-on für das iPhone. Irgendwie sowas Dock, glaube ich. Ein Dock für das iPhone, wo die dann auch bekommen haben. Hier sind natürlich jetzt die Zahlen explodiert. Was ich dann für uns einfach ist mir nett ins Auge gesprungen, ist tatsächlich ein Podcast aus den USA, der über Crowdfunding sich selbst finanziert hat jetzt. Der hieß Idle Thumbs. Das ist einer, der schon seit einiger Zeit anscheinend nicht mehr existiert. Das ist keiner, den ich jetzt gehört habe, also kann ich inhaltlich nichts dazu sagen. Aber die haben oder wollten zumindest wieder so viel Geld zusammenbekommen, sich Equipment zusammenzuholen, dass die Leute wieder da kommen. Die haben $136,000 zusammenbekommen. Was ist los? Und was ist ihre Gegenleistung dafür, dass sie mindestens 20 Folgen jetzt nochmal machen, oder was? Müssen mal gucken, was es genau ist. Also auf jeden Fall, wahrscheinlich ist das exklusiver Zugang zu den Sachen, den sie haben. Und wie viele Leute sind es, die den Podcast machen? Zwei? Vier, glaube ich, sind es. Alter Schwede, können wir bitte sofort auch ein Kickstarter-Projekt starten? Ey, was haltet ihr davon, wenn wir ein Kickstarter, also jetzt ihr, unsere Zuhörer, wir starten ein Game One Kickstarter-Projekt, wir drehen den Game One Film. Es gibt schon konkrete Pläne, es gibt noch kein Drehbuch, aber wir werden irgendeine Summe X aufrufen. Aber wir wissen schon das Geld, wo wir es ausgeben können. Ja, also jetzt stellt euch doch mal vor, wir so New Kids haben es doch auch gemacht, hier New Kids Turbo, New Kids Nitro, Bully, also die haben ja auch nur irgendwelche Sketche gehabt und haben daraus dann einen Film geschrieben. Wir machen es bei Game One auch, den beliebten Game One-Stil auf 90 Minuten, Klamauk, crowdfunded. Ich bin dabei. Hand hoch, wer ist dabei? Ich bin auch dabei. Ey, ihr seid schon mal zu dritt. Seht ihr, so geht's los bei Kickstarter. So, schreibt in die Comments oder wie auch immer, lasst den Gregor wissen oder uns, ob ihr dabei seid. Ich könnte mir vorstellen, wenn die Game One Community da mitmacht, kriegen wir da ein bisschen Kohle zusammen und dann machen wir den Game One Film und kriegen den ins Kino rein. Wir könnten vielleicht auch schon mal ein Voting starten, welche weiblichen Mitglieder der Redaktion Nacktszenen im Film haben werden. Das wird richtig teuer dann. Aber sollten wir mit reinnehmen. Es wird auch ein richtig unangenehmes Voting, glaube ich. Und wir machen gleichzeitig für Leute, die dann fanden, noch die Dokumentation. Weißt du, wir lassen dann Ian oder so Das Ganze, die gesamte Entstehung des Films lassen wir dokumentieren. Von dem ersten Treffen übers Drehbuch bis zur Fertigstellung. Und alle, die Crowd. Es gibt ja nur ein Treffen zum Drehbuch wahrscheinlich. Und alle, die gecrowdfundet haben oder die gebackt haben, bekommen dann exklusiv noch die Dokumentation. Das quasi anderthalbstündige Making-of auch nochmal. Das ist großartig. Ich glaube, da kann einfach nichts schief gehen. Vor allem in der aktuellen Wirtschaftslage ist es ja jeder bereit, einem Griechen Geld zu geben. Also. Sollte das absolut kein Problem sein. Ich bin voll dabei. Ich würde mir für Gregor den Zugang zum Geld dann etwas limitieren. Ja. Aber so jenseits aller Spaßmacherei, also warum nicht? Also das erfolgreiche Beispiel gibt es da auch schon, jetzt nicht über Kickstarter finanziert, aber Angry Video Game Nerd hat über Indiegogo für seinen AVGN-Film Crowdfunding sich Geld zusammengeholt. Der hat $325,000 bekommen und ist jetzt gerade unten in L.A. und hat Schauspieler gecastet und sich Agenturen gesucht und alles und macht dort einen Film für fast eben $400,000, die er da zusammen hat. Das sage ich doch. Wir müssen einfach auch mal was anderes machen. Dann könnten wir auch mal was machen, was länger ist als 14 Minuten. Genau, die Leute sagen immer, mach doch mal mehr als 15 Minuten. Jetzt machen wir einfach mal 90. Und jeder müsste vielleicht nur 3 Euro bezahlen. Wie geil. Oder 30. Naja, wir müssen uns dann noch überlegen, was die Leute natürlich als Bonus bekommen können. Also hier ab 100 Euro ein feuchter Händedruck. Oder ein Treffen mit Simon oder beides. Ein Beef mit Simon. Zum Beispiel. Und danach darf er sogar den Controller behalten. Es wird ganz groß. Den kaputten. Noch die Würgemale mit der Schnur am Hals vom Kabel. Das sind einige der Projekte, die natürlich jetzt Erfolg hatten bisher. Natürlich ist das jetzt alles auch aktuell am Laufen, also noch nicht jedes der Produkte oder der Projekte, die da sind, sind erfolgreich abgeschlossen worden. Es gibt einige, die will ich auch gerne ansprechen, wo die momentan ein bisschen umstrittener sind, aus welchem Grund auch immer dann zusammenkommen können. Wir haben vorhin kurz drüber, also jetzt nicht hier im Podcast, aber selbst in der Runde drüber gesprochen, Leisure Suit Larry. Ja. Das allererste Adventure von Al Lowe, einer der alten klassischen Entwickler, soll nochmal remaked werden und das hat gerade vor ein paar Tagen seine Grenze erreicht. $500,000 wurden dort angesetzt und die sind gerade so übersprungen und es hat tatsächlich für ein bisschen so negativen Backlash oder sowas gesorgt, hier und da mal. Also sie sind jetzt mittlerweile schon bei 630.000. Die ganze Kickstarter-Aktion läuft lustigerweise just heute, also wir machen den Podcast hier am 2. Mai gerade, da läuft es ab und es wird wohl so auf 650.000 hinauslaufen. Es ist da aber wirklich sehr umstritten, weil es ein Spiel ist, es ist halt wirklich nur ein Remake eines sehr alten Spiels, was schon mal zwischenzeitlich geremaked wurde, was auch deutlich umstrittener ist in seiner Ursprungsform als zum Beispiel in Monkey Island, wo jeder sagt, okay, das ist ein geiler Klassiker. Larry war halt damals schon so ein bisschen, ich will nicht sagen altbacken, es war ja auch bewusst so ein bisschen anachronistisch gemacht, dass der hat damals schon nicht mehr so wirklich in das Spiel gepasst, dieser alte Lüstling, der da auftaucht. Und so spielerisch war das schon nicht so richtig cool und dieser ganze etwas zotige und schlüpfrige Humor, also so richtig lustig ist es heute irgendwie auch nicht mehr. Also Al Lowe, der Erfinder, das ist ein sympathischer Typ und der war natürlich jetzt auch, was heißt natürlich, es ist ja nicht selbstverständlich, aber der war jetzt involviert bei den Videos und dem Aufruf zu diesem Remake, aber da schwingt schon so ein bisschen so ein etwas fader Beigeschmack mit, zumal, das möchte ich auch nochmal, das betrifft jetzt nicht nur Larry, sondern auch andere Projekte. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass Kickstarter bei vielen Projekten ist es im Grunde genommen so eine Art Stütze für alte Videospielentwickler, die mal irgendwann was gerissen haben, die aber jetzt nicht mehr so die Mittel haben, um irgendwie einen Publisher davon zu überzeugen, ihnen viel Geld für ein Spiel zu geben. Die inszenieren da quasi nochmal ihre Wunschspiele, die sie gerne noch machen würden, neu auf Kosten der Community und auf Kosten ihres Rufs und ihrer Reputation, den sie sich vor unter Umständen schon mal 10, 20 Jahren aufgebaut haben, was jetzt sehr vorwurfsvoll klingt. Aber ihr versteht, was ich meine. Also ein bisschen Kickstarter denke ich an junge Startups, an Leute, die kein Geld haben, die keine Lobby haben, die irgendwie eine coole Idee haben, die sie umgesetzt haben wollen. Und das ist es halt bei vielen der Projekten dann im Moment halt nicht, weil den ganzen jungen, unbekannten Leuten fehlen halt eben die großen Namen, die dahinter stehen. Und somit auch die Leute, man sieht es ja an uns selber, wir sind jetzt alle so, ich sag jetzt mal fairerweise um die 30 und haben Erinnerungen, Dankeschön. Das stimmt doch. Dankeschön. An Erinnerungen an alte Spiele und haben jetzt auch ein bisschen Geld irgendwie, was man da rein investieren kann. Und wollen damit auch ein bisschen so Sachen aus unserer Jugend nochmal vielleicht neu aufleben lassen. Und das geht halt neuen Projekten ab, die neue Namen haben, an denen unbekannte Leute arbeiten, obwohl da unter Umständen vielleicht frischere, neuere und auch bessere Spiele rauskommen würden. Stimmt. Ja, ich würde aber auch da sagen, natürlich, im Moment funktioniert es natürlich so, vor allem da direkt genau die Leute wohl angesprochen werden, die das auch primär interessiert. Also selbst wenn du mit einem Larry Remake oder Re-Remake nicht wirklich wieder was anfangen kannst, gibt es immer noch 11.000, 12.000 Leute, die dafür auch bereit waren, dir im Geld dahinter zu stehen. Das braucht uns ja nicht wirklich dann negativ irgendwie dann zu belasten. Ich hoffe, dass dann mehr im Kielwasser von diesen ganzen großen Entwicklungen, weil wir wären ja auch nicht rangekommen, wenn es nicht durch das Double Fine Adventure oder über Wasteland oder sowas überhaupt das die Kenntnis geweckt wurde, dass es sowas gibt, hätten wir auch gar nicht die anderen Projekte gesehen, die es dort gibt. Und ich glaube, im Kielwasser wird sich da noch mehr geben für diese jungen Entwickler, ne, dass da wesentlich mehr Augen draufschauen und die wissen, hey, da könnte ja was Interessantes dazu sein. Und du spendest eben gerne mal, oder ja, ich weiß nicht, ob Spenden da das richtige Wort natürlich ist, das müssten wir vielleicht auch nochmal definieren, aber du gibst da eine Handvoll Euro aus, ohne vielleicht was gesehen zu haben, einfach weil du denkst, das ist eine coole Idee, lass doch mal gucken, was bei rumkommt. Dass aber die Bereitschaft der Fabian da hat schon recht, das ist tatsächlich, wenn man so will, ein Schwachpunkt von Kickstarter ist, dass es, dass eigentlich Leute davon profitieren, die schon einen Namen haben. Sei es selber, weil sie berühmte Programmierer oder Entwicklerlegenden sind oder weil sie Rechte an irgendeinem großen Franchise halten. Wenn du jetzt aber Thomas Hitzliputzli aus so und so bist mit deinem Spiel, von dem auch noch nie einer was gehört hat, ja, was machst du denn dann? Du wirst gar keinen Buzz bekommen. Also du wirst gar keine Aufmerksamkeit genug erregen, damit du Kohle generieren kannst. Also da muss man auch mal gucken, wie das funktioniert. Dass du vielleicht irgendwie Kickstarter selbst auch dann wiederum also sie haben ja so den Pick of the Day oder sowas, aber irgendwie müssen die ja auch beworben werden. Und da sind wir dann schon fast wieder beim Publisher. Ja, das wird sich alles noch zeigen, in welche Richtung es dorthin geht. Ich glaube, so aktuelle Sachen, was Faz ist gerade rausgekommen jetzt auf Xbox Live. Das wäre für mich zum Beispiel, wenn es jetzt nicht keinen klassischen Publisher-Deal oder sowas gäbe, so ein Ding. Das könnte durchaus ein Kickstarter-Projekt gewesen sein. Ne? Mit einer ungewöhnlichen Idee, mit einem eigenständigen Stil und so weiter. Da hätte ich zum Beispiel, selbst wenn ich den Entwickler nicht gekannt hätte, durch den ersten Trailer, der gekommen ist, wäre ich schon bereit gewesen, okay, da glaube ich, gebe ich noch mal ein bisschen Geld dazu. Ich glaube, solche Sachen sind dann eher, was das Auge des Kunden, des Gamers dann eher mitnimmt, wenn es dann durch die ganzen Blogs durchzieht und da ist eine coole Idee, die werden eher die Chance haben, über Kickstarter dann ranzubekommen und eben nicht die Leute, die, was weiß ich, was haben wir denn auch noch da alles aufgeschrieben? Also einiges, was aktuell noch am Laufen ist, was auch noch momentan gut ausschaut. Unemployment Quest. Super, wollte ich auch noch ansprechen. Es soll Rollenspiel wohl mehr sein, ne? Ja, es sieht ein bisschen aus wie so ein Japano-Rollenspiel. Genau, ein 2D-Rollenspiel, aber anstatt so Fantasy und Orks sind deine Gegner irgendwie späte Rechnungen, die du bezahlen musst und dann... Und Scham und Zweifel. Scham und Zweifel sind dann die Skillpunkte, die du dann abbauen musst im besten Fall. Und solche Sachen müssen dann gucken, wie sie ihr Geld zusammenbekommen und wie nicht. Aber das würde ich auch wahrscheinlich unterstützen, aber jetzt auch nicht mit so $15 oder sowas. Der will auch, glaube ich, nur 4.000 haben. Der will wahrscheinlich nur einmal irgendwie ein Einkommen haben. Es ist nämlich von einem Typen, der tatsächlich seit Ende der Schulzeit arbeitslos ist. Und hat deshalb die Zeit, das zu machen. Kennst du noch Bob's Game, Fabian? Hast du davon mal was gehört? Bob's Game, sagt es irgendwie was, aber ich kann das jetzt gerade nicht zuordnen. Also das ist ein Typ, der hieß Bob oder heißt wahrscheinlich noch Bob, wollte ein Rollenspiel komplett selber machen und das selber publishen auf dem Game Boy Advance. Ja. Und ist dann dabei, ja, ich weiß nicht, ob so ein öffentlicher Meltdown oder sowas war, der ist quasi dabei durchgedreht und ist dann zu Nintendo, irgendwie in den Nintendo World Store gegangen und hat versucht, auf den GBAs, die damals ausgestellt waren, selbstprogrammierte Cartridges von denen reinzusuchen, damit er sein Spiel irgendwie selbst gepublished bekommt. Und alles drum und dran. Oh Gott. Na, hat aber nicht geklappt, oder? Es hat nicht geklappt. Wenn er ein paar Jahre später gekommen wäre, dann hätte er sich natürlich dadurch, dass er keinerlei Publisher und keinerlei Hilfe bekommen kann, über diese Crowdfunding-Nummer vielleicht eher eine Chance bekommen und hätte nicht in dem Wahnsinn abgleiten müssen. Ist er dann wirklich amtlich wahnsinnig geworden? Ich glaube schon. Also irgendwo gibt es bestimmt eine Seite, die das alles dokumentiert hat. Ich kann mich erinnern, dass ich periodisch immer wieder was über den gehört habe und es war immer alles dämlicher und wahnsinniger, was dort passiert ist. In dem Zusammenhang, was man da auch ganz lustig mal googeln kann, das habe ich nämlich in der Vorbereitung auf den Podcast noch gemacht, um auch mal die zu zeigen, dass es auch anders gehen kann, habe ich irgendwie, glaube ich, das waren die 38 Most Epic Fails auf Kickstarter. Also wirklich Projekte, die teilweise komplett bescheuert waren, aber auch irgendwie teilweise ganz, ganz sympathisch und auf so eine naive Weise ganz putzig irgendwie selbstgeschriebene Gedichte als Buch veröffentlichen. Oh. Oder einer wollte so einen Film schreiben über drei gläubige Freunde von ihm oder so. Und das waren halt wirklich Sachen, die sind mit 0 Euro am Ende rausgegangen. Da frage ich mich, wie kann es passieren, dass nach einem Monat oder so, dass tatsächlich nicht ein einziger Mensch auf der Welt irgendwie einen Dollar für sowas spenden wollte? Wie traurig das dann ist. Also das kann man sich auch mal angucken. Das ist ganz, ganz komisch. Weil da Sachen dabei sind, die durchaus auch irgendwie überlegt gewirkt haben. Gut. Fabian suhlt sich gerne im Leid fremder Menschen. Ich suhl mich nicht darin, aber doch, wie kann es denn, ich meine... Du gehst doch auf die Popshows auf Billboard und guckst dir die Bottom 200 an. Aber dann lege ich mir einen Fake-Account an und plätsch selber für mein Spiel. Oder ich habe eine Mutter und einen Vater, die dann sagen, hier, gib dem Bub mal 3 Dollar, der kann ja nicht mit 0 rausgehen am Ende. Wie deprimierend ist das denn? Stell dir mal vor, wir würden den Game One-Film bei Kickstarter reinstellen, würde mit 0 Euro enden. Ey, ich würde zumindest schon mal 2 Drachmen spenden, damit das nicht... ich würde auch spenden. Ja, durch die Inflation ist es ja quasi 0 dann. Nicht, dass... ja, stimmt. Gut, bei manchen Sachen frage ich mich manchmal aber auch, wenn man sich durch die Kickstarter-Seite mal durchklickt, wie zum Teufel die überhaupt Geld für sowas ranbekommen haben. Mhm. Ja, also es gibt auch einige Sachen, wo eben siehst, okay, der hat, glaube ich, eine nette Idee, aber die künstlerischen Skills eines Viertklässlers mit gebrochenen Händen, ja, und will dann trotzdem, was weiß ich, seine große Sonic's Best Imaginary Friend Comic-Reihe veröffentlichen und kriegt dafür dann auch Geld. Also sowas ist dann auch dabei. Wir haben vorhin gequatscht, von Deutschland aus kannst du natürlich nicht offiziell so ein Kickstarter-Ding starten, aber eine Kickstarter-Sache, die aktuell gut läuft und wo ich mich auch damit dran beteiligt habe, ist der Turrican-Soundtrack. Mhm. Hier Chris Hülsbeck, der Komponist der Turrican-Musik, hat sich jetzt über Kickstarter nochmal an die Fangemeinde gewandt und will den kompletten Turrican-Soundtrack nochmal neu einspielen lassen mit neuen Synthesizern und alles und das als CD-Box-Version. Also Fabian schüttelt schon mit dem Kopf. Ja, ich finde, da kann man, glaube ich, eher davon sprechen, dass sich jemand suhlt in irgendwas, nämlich auch, das klingt jetzt auch gemein, aber da ist es schon auch so ein Suhlen im Ruhm vergangener Tage, wie oft ich da schon irgendwie gehört habe, also Chris Hülsbeck ist ja schon das Synonym irgendwie, er ist der Komponist des Turrican Soundtracks, das höre ich jetzt schon 20 Jahre und ich höre immer wieder, wie toll das Leute finden und fanden und dass sie warten, dass jetzt endlich mal Turrican 4 angekündigt wird. Das kommt nicht. Und warum, was soll das jetzt mit diesem Soundtrack irgendwie nochmal, der soll doch halt auch mal was anderes sei doch, machen. Sei doch nicht so negativ, Fabian. Nein, aber dann ich soll er halt auch mal was anderes Soundtrack machen, was nicht schon 87 Jahre alt ist, was auch gut ist. Und nicht immer nur davon zehren, es wäre ja wie wenn ich sagen würde, jetzt fällt mir kein Diss gegen Eddie ein, der passt, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Man kann Eddie ja nicht dissen. Ja, ich weiß natürlich nicht die aktuelle Lage bei Chris Hülsbeck. Dadurch, dass Factor 5 eingegangen ist vor ein paar Jährchen, ist natürlich auch die direkte Einnahmequelle nicht mehr wirklich da für ihn. Also kann durchaus sein, dass er dann andere viele Projekte hat. Ich habe mich als jemand, der speziell die Soundtracks von den Turrican-Spielen dann genossen hat und ich würde jetzt nicht ewig nach einem neuen Spiel schreien. Ich finde es schon ganz okay und ich habe da auch meine 50 Dollar sozusagen hinterlegt, damit ich auch eine Boxed-Version des Soundtracks bekommen kann. Aber da bin ich wahrscheinlich auch recht einer der wenigen, die das dann auch machen will. Hättest du es noch? Lest du gerade die CD? Nein, der ist schon super, keine Frage. Das ist ein toller Soundtrack. Ah, schon geil. Brent McGuire auf Mission. Aber das ist doch auch irgendwie... Turrican. Also wie viel Geld wollte er in seiner Kickstarter? Also es war relativ viel. Also die Musik ist geil. Dollar? 500.000. 75.000, oder? Oder? Also 500.000 wäre ja völlig absurd. Ach nee, Moment, falsch. Nee, 75.000 waren es und er hatte 50.000 bis vor kurzem. Ich weiß jetzt nicht, ob er schon über die Grenze rübergekommen ist. Aber primär soll es benutzt werden. Er hat, glaube ich, auch die Kosten da aufgeschlüsselt. Es soll dann wirklich eine CD-Version produziert werden mit Booklet und allem drum und dran. Jetzt kommt noch eine Vinyl-Ausgabe dazu für die Leute, die es haben wollen. Er verkauft die ja dann auch wieder, oder? Nein, das ist es eben nicht. Ne? Also es soll die Box-Sets... soll es nur geben auf CD für die Leute, die sich dann am Anfang beteiligen. Ja, er verkauft dann den. Die sich mit 50 Euro beteiligen, was ja echt ein Schnäppchen für eine CD ist, mein lieber Scholli. Es ist ein Vierer CD-Album da natürlich. Da kriege ich heute eine komplette TV-Serie mit 27 DVDs in der kompletten Box. Du bist Box. Sehr negativ da, Fabian. Das ist auch niemand. der hätte auch mal irgendwie gescheit Geld verdienen können. Es ist halt, für in dem Fall ist es was für Fanboys. Ja, und Fanboys lassen sich halt auch was kosten. Jetzt stell dir mal vor, weiß nicht, dein Lieblingskünstler, irgendwie Didi Hallevorden oder so, würde, ja, aber wenn ich würde sehe, jetzt irgendwas rausbringen, was es so nicht gibt, und er würde nur für die Fans von Didi Hallevorden würde er quasi die Palim-Palim-Klingel Palim-Palim-Box rausbringen, da würdest du dich auch freuen, ja, würdest du wahrscheinlich für unverhältnismäßig Aber wenn ich Geld sehe, kaufen. Dass so Leute wie jetzt zum Beispiel von Banner Saga, dass die $100,000 haben wollen, um mit einem Team ein komplettes Spiel from the ground up, wie man so schön sagt, neu zu entwickeln, und dann möchte Chris Hülsbeck $75,000, um eine CD zu remixen. Ja, aber Chris Hülsbeck nimmt ja stimmt da nicht dann. Hülsbeck nimmt ja in dem Fall nicht das Geld den Banner Saga an Leuten aus dem Säckel wieder raus. Das weißt du nicht, vielleicht macht er das. Nein, entweder Chris Hülsbeck Soundtrack oder Banner Saga. Ja, ja, genau. Ich muss meinen Dollar irgendwo hingeben. Oh Gott, ja, ist schlimmer als Sophie's Choice hier, ne? Aber deshalb meine ich ja, einige solche Sachen sind auch wirklich direkt für Fans gedacht. Die Leute, die es interessiert und die auch was dafür haben, geben dann das Geld dafür aus und werden dann auch damit bedient. Ne? Das ist alles sehr limitiert. Was mir gerade noch in den Kopf kommt, ist eben dadurch natürlich, dass du im Grunde auch so operieren kannst, ne, wenn du weißt, so viel Geld brauchst du, um da dein Projekt zu stellen oder vielleicht auch ein bisschen Gewinn zu machen, kannst du natürlich auch wesentlich für kleinere Fangemeinden Projekte machen. Ne, also sowas wie ein Banner Saga, so cool es ist für Gamer wie wir, die auf solche Sachen stehen, ich glaube, das könntest du eben nicht anderswo unterbringen, ohne dass du so eine Crowdfunding-Methode dann eben nimmst. Mhm. Ne? Für die Leute, die es interessiert, vielleicht im Nachhinein, wenn man das Spiel kaufen hat, vielleicht zündet es ja dann und auf einmal ist der Nachfolger was wesentlich Größeres, ne? Dass dann mit mehr Geld da rangegangen werden kann. Aber dass solche Projekte überhaupt entstehen können, die hätte es gar nicht gegeben vorab, ne? in dem Umfang. Also ich möchte jetzt noch mal sagen, ich will da jetzt wirklich nichts unterstellen oder so. Ich bin da jetzt auch nicht so drin in dem Projekt. Wenn du mir jetzt noch sagst, mit diesen $75,000, da ist noch irgendwas ganz Tolles mit drin und davon bezahlt er auch ein 500-köpfiges Orchester, was diesen Soundtrack neu einspielt, dann will ich da gar nichts gesagt haben. Aber für mich mutet es erstmal ein bisschen seltsam an, weil die Wertigkeit sich für mich nicht so toll darstellt, 20 Jahre alte Songs zu remixen für einen hohen fünfstelligen Betrag im Vergleich zu einem neuen Spiel. Also das, ja, wie gesagt, ich wollte es jetzt nicht per se vernichten. Nein, absolut nicht. Also ich kann es nachvollziehen. Also es gibt auch ein Projekt, wo ich persönlich recht skeptisch dem gegenüberstehe, vor allem, weil ich denke, dass es andere Projekte in der Richtung vielleicht dann schaden könnte. Victor Ireland, das ist der Mensch, der damals Working Designs, die Firma in den USA, gegründet hat. Mhm. Und der war damals bekannt, dass er hauptsächlich Shooter und japanische Rollenspiele mit sehr, sehr viel Aufwand übersetzt und als Special Edition rausgebracht hat. Sowas wie Luna und Popful Mail und wie das alles damals Act auf dem Luna kam auch über die Limonade. Die Bionade. Arc the Lad kam auch über die raus. Die waren eben, die haben sehr, sehr viel damals Nischentitel genommen und die mit sehr großem Aufwand vertont, übersetzt, mit Special Editions und Zeug zusammengepackt. Der hat zuletzt eine neue Firma gegründet, die hieß Gaijin Works und hat einen Kickstarter gestartet für über $500,000, da kam die Zahl her, die mir in den Kopf gesprungen ist, für Class of Heroes 2. Das ist ein Anime-Dungeon-Roguelike, spielt ein bisschen wie Etrian Odyssey, wer die Sachen vom 3DS her kennt. Was schon feststeht, dass es als US-Version kommt, der will die $500,000 aber nur haben, um eine Special Edition daraus entstehen zu lassen, die er dann auch im Laden verkaufen kann. Also anscheinend kostet es wirklich so viel Geld, um da eine Pappschachtel zu bauen, eine DVD zu drucken und alles und die dann an die Leute weiterzugeben. Und das ist ein Ding, was, glaube ich, nicht mal ansatzweise, obwohl schon mehrere Wochen läuft, an diesen Betrag rangekommen. Wie viel Geld haben sie denn? Ich muss mal gucken, wie viel das ist. Auf jeden Fall 500.000 wurden verlangt und die waren zuletzt, hatten sie, glaube ich, nicht mal 100.000, wo ich geguckt habe, und es läuft okay. Nicht mehr so ultra lange. Also ich finde es da ein bisschen bedenklich eben. Ich hätte schon Bock, dass da noch mehr Nischenspiele so rüberkommen. Das wäre vielleicht eine Sache, was ich sozusagen als Wunsch in Richtung Kickstarter hätte. Ich würde zum Beispiel Leute unterstützen, die mir Fanübersetzungen machen. Ne? Ich habe mich sehr darüber gefreut, sowas wie Police Nauts zum Beispiel zu spielen, der Nachfolger von Snatcher, der im vorletzten Jahr als Fanübersetzung reingekommen ist, wo die Fanübersetzer ohne finanzielle Unterstützung 7 Jahre dran gesessen haben, um dort eine Synchro in die Texte zu schreiben. Ne? Und wenn da eine Möglichkeit gäbe, dass ich jemandem Geld in die Hand drücke und dass dann Spiele vielleicht offiziell lizenziert werden können und rüberkommen können, die auf ein sehr enges Publikum zugeschnitten sind, das würde ich gerne machen. Wenn jetzt so ein Projekt wie Class of Heroes 2 kommt, wo so ein aller Welt Anime-Game und auch mit so einer hohen Zahl noch dahinter gepackt ist, habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass da andere Projekte, die cooler sein könnten, eventuell dann nicht das Geld bekommen, was sie bekommen. Und da muss ich mal gucken, wie sich das letzten Endes macht. Ich mag Victor Ireland, aber ich glaube, der hat mit diesem Projekt ein bisschen daneben gegriffen. Das glaube ich auch eher. Was das angeht. Klingt mir ein bisschen zu optimistisch, was er sich da ausgedacht hat. Ja. Hättet ihr denn, würde euch was in den Kopf kommen in Richtung, wenn jetzt natürlich das als Möglichkeit besteht, um neue Spiele oder spezielle Konzepte zu kickstarten, irgendwelche Wunschprojekte oder Wunschideen, wo ihr sagen würdet, das wäre cool? Boah, ich als alter Super NES-Fan, da fallen mir viele Spiele ein, die ich irgendwie gern, ich weiß nicht, ob ich sie geremaked hätte oder einfach sinnvolle Fortsetzung, also einfach ein klassisches Metroid-Fortsetzung von Super Metroid. Fände ich geil. Solange der Chefentwickler nicht mehr dran sitzt, ist ja alles gut, glaube ich. Ja, ich will halt, also wie gesagt, ich bin ein großer Metroid-Fan, aber mir haben halt die 2D-Dinger immer noch am allermeisten Spaß gemacht. Mhm. Genauso, ich bin halt auch nicht so der Grafikfetischist. Mir geht es nicht so um Grafik, mir geht es einfach um Spielspaß. Und das ist halt wie bei Castlevania Symphony of the Night, sowas finde ich einfach geil. Da brauche ich keine 3D-Optik. Ich brauche kein Castlevania in 3D, wenn es so ist wie Symphony of the Night. Ich habe auch alle Gameboy-Teile durchgespielt. Also wenn das sowas, solche Spiele, die man heute dem Mainstream nicht mehr anbieten kann, wenn man die über Kickstarter nochmal irgendwie dann gewinnbringend rausbringen könnte, fände ich das super. Also da fallen mir viele, eigentlich fast jedes Spiel, was ich gemocht habe. Also wir müssen ja jetzt nicht zu jedem Spiel so in die Tiefe gehen, aber ich finde, das wird da auch unterschätzt. Ich glaube nämlich sowas wie ein Metroid in 2D, dieses coole Prinzip, was du jetzt beschreibst, das würde noch super laufen. Also man hat das zum Beispiel auch gesehen, Shadow Complex für Xbox, das fanden alle Leute super und das war, natürlich war das ein bisschen anderen Approach gab, weil es so ein bisschen auf Ernsthaft- und Soldatenthematik getrimmt war, aber das war ja im Grunde genommen genau das gleiche Spiel und das fanden alle cool und es kam auch, glaube ich, gut an und hat sich, glaube ich, auch gut verkauft. Ich weiß gar nicht, woher dieser Irrglaube kommt, dass man denkt, mit so einem, ich sage es jetzt mal ein bisschen böse, mit so einem Schrott wie Metroid Other M würde man der Serie eher einen Gefallen tun, als ein Spiel zu machen, was auf die alten Tugenden aufbaut. Ja, aber Nintendo, weil es liegt an Nintendo, die immer diesen Druck der Innovation haben. Die müssen immer irgendeinen neuen Shit anbieten und das ist, glaube ich, auch gleichzeitig Fluch und Segen. Ich meine, bei den Mario-Spielen klappt das irgendwie. Also es gibt aber ja auch viele, die ganzen 3D-Metroid-Teile super geil fanden. Ich wollte gerade sagen, aber Prime war ja auch sehr gut. Ich glaube, die haben halt gesehen, okay, 2D haben wir zur Perfektion getrieben. Dann hat Prime, hat es wirklich super in eine 3D-Welt gebracht, hatten sie da drei Teile. Und dann haben sie gedacht, das Other M wird so eine Mischung aus 2D und 3D und wird das Beste aus beiden Welten. Tatsächlich wurde es aber das Schlechteste aus beiden. Also ich muss sagen, die 2D-Sachen waren die besten, auch bei Zelda. Mhm. Zelda Link to the Past ist immer noch das beste Zelda. Also ist einfach so, ich hatte, das kann wieder auch die nostalgische Verklärtheit sein oder so und klar, Ocarina of Time war auch geil. Ach egal, jetzt kommen wir eh wieder vom Hundertsten ins Tausendste. Ja, aber es gibt genug alte Spiele, die ich mir vorstellen könnte, die irgendwie ausgestorben sind. Kid Icarus wäre was gewesen, was ich gesagt hätte, wenn es jetzt nicht gerade geremaked wurde, das Ding worden ist, wäre. Da, was du hier sagst, sind natürlich auch alles hypothetische Sachen, weil es halt ja Sachen sind, die Nintendo gehören und sowas und du sowas dann nie sehen würdest. Ich fände zum Beispiel mal sowas interessant, weil da wüsste ich jetzt auch nicht, wie da die rechte Frage überhaupt ist oder wem das gehört. So eine Fortsetzung von Rock'n'Roll Racing vom Super Nintendo. Da gab es ja immer mal so, da gab es mal ein halbgares PlayStation 1 gab's Spiel, glaube ich. Ja. Ist das nicht von Rare? Nee. Das war von Silicon Synapse, von dem, was später Blizzard wurde. Ah, okay. Die haben Rock'n'Roll Racing gemacht. Stimmt. Blackthorn. Und dann, ich glaube, später dieses PS1-Spiel, das kam über Interplay oder so raus, aber da gab es nie mehr was Richtiges und da würde ich mich zum Beispiel drüber freuen. Wo ich mich übrigens auch noch drauf freue, ich wollte es jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen, weil das ist ein Spiel, das ist tatsächlich gerade bei Kickstarter drin, ist Grim Dawn. Sagt es jemandem von euch was? Grim Dawn? Grim Dawn. Das machen Leute, die haben vorher vor ein paar Jahren Titan Quest mitentwickelt. Das wird so ein Action-RPG wie Torchlight und Diablo 3. Mhm. Aber ich finde, Titan Quest fand ich damals echt überragend gut. Es sieht heute noch gut aus, hat echt coole Grafik. So, und fand das, ich vom Flow her ultramäßig auch verbuggt war, glaube ich, oder? Ja. Nö, ich glaube nicht. Das war so ein... Aber es kommt doch in 2 Wochen Diablo und dann zocken wir eh gar nicht. Ja, mehr. Das stimmt. Aber bis dahin ist das schon finanziert. Das läuft bis zum 18. Die Kickstarter-Dings, die haben jetzt schon die Kohle fast zusammen, die knapp $300.000, die sie haben wollen. Ich brauche kein anderes Spiel mehr. Ich werde in 2 Wochen nur noch die Arbeit spielen. Ja, wahrscheinlich kommt dann das ganze Geld für den Game One-Film dann rein, aber wir sind alle beschäftigt und farmen da irgendwelche Kristalle. Wieso? Man kann das ja dann einbauen in den Film irgendwie. Wir werden, 1,5 Stunden, wir klicken herum. Wir können die Prinzessin nicht retten, weil wir Diablo 3 spielen müssen oder so. Zum Beispiel. Fabian, ich könnte jetzt dein begeisterndes Gesicht. Nee, ich war schon wieder gedanklich sehr viel weiter. Ich habe überlegt, was wir dann für Belohnungsstufen haben, dass wir sagen können, ab 500.000 Euro kommt Pepper kurz vorbei für einen Gastauftritt. Und ab 700.000 Euro wird es auch auf Englisch und Polnisch übersetzt, der Film. Alles. Wird von Jay dann lokalisiert. Und zwar richtig polnisch von Jay, sodass Jay alle Rollen spricht, einfach so, wie das so super gut ist. Vom Zettel abgelesen, dass du es noch so knacken hörst und dann Das war, glaube ich, politisch sehr unkorrekt jetzt. Ich weiß. Aber ich darf das ja. Aber das ist lustig, da können wir uns, glaube ich, einen tollen Spaß draus machen aus diesen Freischaltbelohnungen. Ey, wir machen ein Projekt draus. Ey, dieser Game One für mich, sag dir, wenn Otto mit seinen 7 Zwergen das kann. Der Otto war doch nicht, du meinst Stromberg. Otto und die 7 Zwerge. Der war doch nicht crowdgefundet. Der war nicht, denk doch mal logisch, Digga, Alter. Otto hat mit die 7 Zwerge den erfolgreichsten deutschen Film aller Zeiten gedreht. So, jetzt, okay, ist Otto, aber... Jetzt mal ehrlich, wenn wir den Game One-Film rausbringen, mit all den Charakteren, die wir erfunden haben, von Grafikhure bis, weiß ich nicht, Eduard Laser, alle spielen da irgendeine Rolle. Super, wir müssen die Grafikhure retten, weil sie Bowser entführt hat. Ja, irgendwelche Großartig. Sachen, die wir etabliert haben, ey, das wird der epischste Film und dann werden wir den auf Englisch noch synchronisieren, ganz schlecht, und dann nach Hollywood bringen und fucking nochmal, dann wird nämlich passieren, was ich immer prophezeit habe, ich... Und Kate Beckinsale werden ein Team. Ein Paar. Ein Team oder ein Paar? Du meinst, ihr werdet intim. Intim, ein Paar. Okay. Ja, gut. Das wird, glaube ich, gut. Mit Nastassja haben wir jetzt ja jemanden noch im Team, der so 3D-Animationsgedöns kann und sich, glaube ich, seinen Special alles Effects für, auf dem ganz Meinst du, sie könnte Kate Beckinsale bauen und das dann mit Ede dann mit in die Szene verbauen? Könnte ja klappen. Ja, ich glaube, auf der Note, ihr könnt ja gerne mal im Comments-Bereich mal hinterlassen, was ihr euch denn für Rewards vorstellen könnt und was für Sachen ihr im Game One-Film sehen wollt. Wäre es auch eine gute Stelle, um da jetzt mal auszusteigen. Wir sind also, auf... Entschuldigung, nee, sorry, ich wollte dich nicht... Jetzt habe ich dich so schön in der Abmoderation unterbrochen. Ich wollte noch sagen, für jeden, der 30 Euro spendet, poste ich Simons Handynummer in die Kommentare. Aber da musst du eben warten, bis alle gespendet haben. Das können wir eigentlich auch so machen, das für Lau. Ja, 0, 1, 2, 3, 4. Das sollte es damit auch gewesen sein. Ich bedanke mich bei Fabian und Ede. Danke, sehr gerne. Gerne, immer wieder. Als nächstes Super NES Podcast. Als nächstes Nintendo. Ja, wir legen den Termin gleich fest und werden uns dann entsprechend vorbereiten und spielen und machen. Das wird ganz, ganz groß. Das wird super. NES. Check den Game One Film auf Kickstarter. Ey, demnächst auf Kickstarter. Game One the Movie. Inklusive einen Trailer produzieren. Ne? Inklusive Dokumentation. Ah, holen wir dann den Sprecher. Game One, the Movie. Heute auf Kickstarter. Tschüss. Tschüss. Irgendwo wacht jetzt ein kleines armes Kind auf vor der ganzen Musik. Das hat den Podcast laufen lassen. Können wir schon mal vergessen, dass Chris Hülsbeck die Musik für unseren Film machen wird. Ah ja, perfekt.